Moin Wrestling-Fans, ihr hört Axel Dieter Junior und ihr hört Wrestling Dieter. Und damit begrüßen wir euch recht herzlich zur offiziellen Review zur WXW, CZW und Big Japan Pro Wrestling World Triangle League. Und mit wir, damit meine ich heute noch nicht mal zwangsweise mich und mein Team von Outside the Ring, sondern damit mit wir meine ich heute zwei Podcasts, nämlich einmal Outside the Ring und einmal Wrestling Replay. Und damit möchte ich auch gleichzeitig meinen ersten Gast heute begrüßen, nämlich den Kleisi. Hallo. Ja, auch ich begrüße euch alle recht herzlich zum allerersten Crossover unserer beiden Podcasts und ist ja zum allerersten Crossover auch direkt mal ein wunderbares Thema, über das wir sprechen können. Das sehe ich auch so, aber nicht unter Tisch fallen lassen sollten wir, das wird auch ziemlich schwer bei seiner Größe. Den zweiten Gast, nämlich das Teammitglied von Outside the Ring, den Jan. Das ist ja sehr nett hier, also. Bin ich ganz nett von euch beiden. Ja, freue mich auch dabei zu sein. Das ist doch schön, dass der Enthusiasmus zumindest noch bei ihm vorhanden ist. Ja, noch. Also, ja, wenn kann sich ändern. Wenn sich bei einem das ändern sollte, dann denke ich, dass bei mir. Denn ich habe das Wissen, mit dem ich auf Truppenkampf, dass ich alle vier Abende gesehen habe. Und ihr wart ja leider nur am Samstag da. Das ist richtig. Ja, genau, darauf habe ich jetzt gewartet. Aber vorab kann man, glaube ich, bilanzieren, dass es euch beiden sehr gefallen hat bei der WXW, oder? Das stimmt ebenfalls. Ja, das allererste Mal Indie-Show, also war sehr gut. Ja, das heißt auf jeden Fall, dass wir den Samstag hier mehr thematisieren werden als die anderen vier Tage, weil wir dort eben zu allen Matches eine eigene Meinung haben. Und ansonsten habe ich hier nur zu den Matches der restlichen drei Tage eine Meinung. Von daher würde ich sagen, halten wir uns mit den, zumindest mit dem Donnerstag, gar nicht so lange auf, denn so viel Weltbewegendes ist da nicht passiert. Zuschauer waren am Donnerstag 288 anwesend. Da wird sich jetzt einer freuen hier, gemutet natürlich. Ja, der Opening Contest, das war, da stand erstmal Bad Bones im Ring, hat eine Promo gehalten, in der er gesagt hätte, weil sein eigentlicher Gegner aus der World Triangle League, der war noch im Flughafen, hat den Flug nicht gekriegt, kam aber einen Tag später, Yuko Miyamoto war das, hat Bad Bones ein Match gefordert vom WXW-Matchmaker Felix Kohlenberg. Ansonsten würde er dann Kohlenberg halt selbst verprügeln. Und dann hat er auch eine sensationelle Herausforderung bekommen, als die Gebrüder Schild hinausgekommen sind und offensichtlich ein Handicap-Match gegen Bad Bones bestreiten wollten, haben sich die einen oder anderen schon gewundert, für wen ist das jetzt das Handicap, für Bones oder für die Gebrüder Schild. Ich möchte mich dazu nicht äußern, denn wenn man mich kennt, dann kennt man doch meine Ansicht zu. Aber es wurde dann doch kein Handicap-Match oder erst danach ein Handicap-Match, als dann Bad Bones doch noch einen Partner bekam. Und das war niemand geringerer als unser aller drei neuer Favorit Carnage. Und dementsprechend sahen wir dann quasi die Reunion des ehemaligen Oberhausen-Terrorkorps OTC, Bones und Carnage, die dann auch gegen die Gebrüder Schild gewinnen konnten. Und ja, das Match war sehr unterhaltsam durch eben so Zwischenspiele zwischen den ehemaligen Partnern Bones und Carnage, die sich ein bisschen provoziert haben, dann am gegen Ende des Matches auch noch ordentlich aufs Maul gehauen haben. Am Ende konnte Carnage den Sieg holen und Bones, ja, der musste sich dann von draußen angucken, wie sein sozusagen Erzfeind den Sieg für sein Team geholt hat. War wirklich eine sehr lustige Geschichte und ja, ein paar nette Moves waren auch dabei. Aber das Match könnte man, glaube ich, so halb als Comedy-Match abstempeln. Hat ganz klar von den Interaktionen des Oberhausen-Terrorkorps Bones und Carnage gelebt. Und das also meine Meinung zu diesem Match. Und ja, ich gebe euch einfach mal jetzt hier Freiraum zu allem, was ihr hier zu diesen vier Kontrahenten an sich oder zur Zukunft dieser Kontrahenten und zum Match, was ihr jetzt hier so gehört habt, zu sagen, weil ihr wart ja nicht da. Ja, ich lasse mal dem Jan hier den Vortritt. Ja, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen, aber na gut. Gebrüder Schild, sage ich mal, nicht so viel dazu. Also, ich weiß nicht. Mögen ganz gute Wrestler sein, also halbwegs für Westside Dojo Guys, aber ich sag's mal so, wie es ist. Das Charisma ist nicht vorhanden. Die Promos, die sie da auf Shotgun manchmal abliefern, finde ich auch nicht sehr überzeugend. Also ich weiß nicht, da muss mal ein komplett Makeover bei den beiden kommen, weil sonst kann ich den beiden echt nichts abkaufen. Bad Bones, ja, also der Mann, wenn er jetzt Glück hat, dass er vielleicht dann noch das Gutcheck-Match bekommt bei TNA, wenn es überhaupt noch Gutcheck gibt. Also nach der Entlassung von Bruce Pritchard, könnte es dann auch noch mal ein bisschen eng werden für ihn. Also ja, ist ein ganz guter Wrestler, denke ich mal, kann sich auch in den großen amerikanischen Ligen durchsetzen. Und zu Carnage brauche ich ja nicht mehr viel sagen. Ne? Also nach dem Samstag bin ich ein großer Carnage-Mark geworden. Der Mann kann Promos halten und wenn man wirklich, also in dem man sich noch ganz viel groß ist, dass der wirklich mal bei der WXW ganz oben an der Spitze steht, dass er den World Title auch mal gewinnt, das würde ich ihm auf jeden Fall auch gönnen. Und einfach herrlich, wie er die Massen da immer wieder anhypt, die reagieren auch auf ihn. Das hat man am Samstag gemerkt, wir alle drei sind, glaube ich, richtig ausgerastet bei dem Match, obwohl ich ja eigentlich ein bisschen mehr für Drago noch war, also am Anfang, aber Carnage hat dann so viel Stimmung gemacht, dass man dann doch wie irgendwie auf seiner Seite war. Das war auch das ganze Centreville in Oberhausen, alle waren dann gegen Dragunov, ich war dann innerlich für Dragunov, äußerlich war ich dann halt für Carnage und hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und Carnage sowieso, also aus dem Mann kann man noch sehr viel machen. Ja, ich nehme dann mal direkt hier das Zepter auf, also ja gut, die Gebrüder Schild, da möchte ich auch eigentlich nichts zu sagen, denn ja, ich kann mit ihnen jetzt nicht wirklich was anfangen, habe zwar sie noch nicht live gesehen, aber ich glaube, da kann der Leo mir zustimmen, wenn ich sage, Gott sei Dank. Da kann er, das kann er. Und ja, generell, wenn man schon Promos sieht oder Matches bei den Shotgun-Ausgaben von WXW, das ist jetzt nicht das Wahre, weswegen man eine Wrestling-Show schauen geht. Ganz im Gegenteil, Bad Bones, der ja, ich bin jetzt seit einigen Jahren, verfolge ich schon Bad Bones. Durch ihn bin ich auch zu meiner ersten WXW-Show gekommen in Oberhausen damals, als ich ihn, ich glaube, 2 Tage zuvor in der Eishalle in Troisdorf getroffen habe. Und ja, ich finde, es ist ein sehr guter Wrestler. Promos kann er jetzt, ja gut, kann er jetzt überdurchschnittlich gut, sagen wir es mal so, durchführen und ja, also gefällt mir schon und Carnage auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler, na gut, das ist jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, ein sehr, sehr guter Wrestler, ein ja, hält super Promos oder eine super Promo hat er gehalten bei der Triangle League und ja, hier regiert nur einer, Carnage und sonst keiner, da kann ich ihm nur beipflichten, aber auf jeden Fall bin ich ja immer noch für das Stable von Carsten Beck, Drake Younger und Carnage Beckolution, also hier XW, Obacht, macht das hier mal, das wäre sehr unterhaltsam, zumindest für mich. Ja, tauschen wir doch Drake Younger durch Two-Face aus und dann haben wir das ehemalige GSW Kraftwerk mit der ausführenden Gewalt Carnage und der Versicherung Two-Face. Ja. Das ist der beste Beiname überhaupt, finde ja. Ich. Also die Versicherung Two-Face, perfekt. Die GSW Kraftwerk Promo, in der Carsten Beck das GSW Kraftwerk vorstellt, weil er sich GSW Coverage angeguckt hat und ihm dort ein paar Fressen nicht passen und das bei ihm nicht so läuft, was ich auch sehr gut finde. Es sollte man tun, einfach mal Carsten Beck Promo bei YouTube eingeben und dann kommen das auch recht schnell. Ebenfalls Sehenwerk, ebenfalls empfehlenswert ist, als Carsten Beck in seinem schönen Hyundai sitzt und mit dem geklauten WXW Unified World Titel eine Promo hält oder auch empfehlenswert, als er den neuen Swiss Championship Wrestling Titel vorstellt, den er natürlich selbst errungen hat, aber genug von Carsten. Genau. Genug von Carsten Beck fürs Erste, der wird ja noch viermal hier zum Thema werden, mindestens, weil er 4 Matches hatte. Was mich sehr gefreut hat. Wir machen erstmal regulär weiter mit dem zweiten Match. Es war das erste Match im Rahmen der World Triangle League, war ein Match aus Block A und zwar trafen hier aufeinander der CCW World Heavyweight Champion, heißt der Titel, glaube ich, Drew Gulak, der traf auf den Wildcarder Ricochet. Ja, und der Wildcarder Ricochet hat auch verloren gegen Gulak nach dem University Stretch, also Ricochet hat aufgegeben. Das Match hätte deutlich besser sein können, aber das kann man nicht wirklich als Kritikpunkt hervorbringen, weil nämlich nach gut 7 bis 8 Minuten, glaube ich, der Ring, also die Seile haben an Spannung verloren und dann waren keine Aktionen mehr, also keine Whip-In-Aktionen und keine Seilaktionen für Ricochet vom Top Rope mehr möglich und somit hat man das Match dann noch schnellstmöglich zu Ende gebracht und dann halt eine Zwangspause gemacht, um den Ring wieder zu reparieren. Bis dahin, als dieser Vorfall stattgefunden hat, war das Match aber auch an sich, hätte auch bis dahin besser sein können. Aber gut, es war jetzt sowieso nicht das Match, was der Show-Stealer hätte werden können, denke ich mal. Also ist das auch ganz in Ordnung so. Drew Gulak hatte also zu dem Zeitpunkt ja 3 Punkte, hat aber am Ende ihm auch nichts geholfen. Ja, wie gesagt, Match hätte besser sein können und so einen Vorfall habe ich persönlich noch nie erlebt und ich denke, auch wenn ihr nicht da wart, also das heißt, ihr habt den bis jetzt noch gar nicht erlebt. Das ist richtig, ja. Ja, das stimmt. Möchtet ihr schon irgendwas zu Gulak und Ricochet sagen oder wollen wir das auf den Samstag verschieben? Können wir eigentlich auf Samstag verschieben. Gut, dann verschieben wir das auf den Samstag. Ja, ich denke, das können wir eigentlich bei allen World Triangle Leagues Matches so machen. Das heißt, ich gebe hier nur kurz das Ergebnis und meine Einschätzung zum Match durch. Und Samstag gehen wir dann bei den Matches in diesem Turnier in die Tiefe. Das dritte Match war dann nämlich ebenfalls ein solches Match aus der World Triangle League. Big Van Walter traf auf Drake Younger, Kleisis Favorit in der Indie-Szene, denke ich, kann man so sagen. Und trotzdem hat er sich ein belogen, betrogen und benutzt Shirt zurecht gekauft. Genau wie Jan. Das heißt, beide sind jetzt Teil der Back Army. Aber das lassen wir vorerst mal außen vor. Big Van Walter konnte sich hier durchsetzen. Ebenfalls via Submission im Half Boston Crop. Hat Drake Younger es nicht mehr ausgehalten, hat getappt. Ja, das Match. Aber wenn man jetzt hört Big Van Walter und Drake Younger, dann denkt man nicht wirklich, okay, die haben eine Chemie, das wird ein super Match. Das denkt man nicht unbedingt. Von daher hat das Match meine Erwartungen getroffen, hat durchaus schöne Aktionen gehabt, von denen man nicht unbedingt hätte ausgehen müssen. Und es hatte dann halt durch diverse Submission Holds und ein paar schöne Kicks und Enziguris von Younger so eine gewisse Spannung aufgebaut. Und das ging dann auch vollkommen in Ordnung. Kann man sich auf jeden Fall angucken an der Stelle. Sei schon mal gesagt, ich empfehle jedem, der hier zuhört und auch euch beiden, weil ihr ja nur am Samstag da wart, sich die DVD mit allen 4 Abenden zu bestellen. Und dann werdet ihr zum Beispiel auch folgendes Match sehen, nämlich das erste aus Gruppe B. Hier trafen aufeinander The Avalanche, Robert Reisger und Jonathan Gresham. Ja, es gab den ersten Upset, das kann man nicht anders sagen, denn Jonathan Gresham hat nach einem Shooting Star Press gegen Reisger gewonnen. Damit hat nicht unbedingt jeder in der Halle gerechnet, ich zum Beispiel auch nicht. Ja, von daher war ich damit nicht unzufrieden, vor allem weil Gresham schon da auf mich sehr sympathisch gewirkt hat und dann in Gruppe B quasi zu meinem Favoriten geturnt ist. Ja, und das sollte sich auch nachher auszahlen. Der hat nämlich Gruppe B für sich entscheiden können. Ging also voll und ganz in Ordnung und ja, Match, wie gesagt, Upset Victory für Gresham. War aber nichtsdestotrotz in Ordnung, ist ja auch nicht so, dass Dreisger ein schlechter Wrestler ist und Gresham sowieso nicht. Fünftes Match war dann wieder ein Non-Tournament-Match, so wurde das die 4 Tage über genannt. Nämlich ein Tag-Team-Match zwischen Davey Richards und Freddy Stahl. Die trafen auf Axel Dieter Junior, ja, und auf Toby Blunt. Schade, denn leider hat sich Toby Blunt in diesem Match schwerer am Knie verletzt, als man es hätte denken können. Und zwar hatte Axel Dieter den Davey Richards auf den Schultern. Toby ist dann aufs Top Rope gestiegen, wollte ihn mit den Knien abräumen, hat er auch gemacht, ist dann aber unglücklich aufgekommen und hat sich dann irgendwie am Knie verletzt. War leider keine Scripted-Verletzung, Realität. Der ist auch die 3 Tage danach auf Krücken durch die Halle gehumpelt. Ziemlich bitter. Toby Blunt hat irgendwie das Verletzungspech. Das ist sehr schade, denn Toby Blunt ist ein richtig guter Wrestler und vor allem hat Carsten Beck noch eine Rechnung mit ihm offen. Aber mal unabhängig davon wünsche ich Toby Blunt an der Stelle eine erdenklich gute Besserung, aber es steht auch hier, er voraussichtlich wird er den Rest des Jahres 2013 nicht mehr antreten. Das ist, denke ich, nicht gut. Ja, nichtsdestotrotz konnten sich dann Dave Richards und Freddy Stahl gegen Axel Dieter Junior und Toby Blunt durchsetzen. Das Match hat dann aber auch mir bis zu der Verletzung von Toby Blunt nicht gefallen. Wirklich Also war sehr langsam, ist erst spät ins Rollen gekommen, das Match, und als es dann ins Rollen gekommen ist, hat sich Tobi Blunt verletzt. Und dann war eigentlich jeder aus der Crowd raus aus dem Match, und dann war das Match auch im Grunde tot. Da war man auch froh, als es dann vorbei war und in die Pause ging. Und da es ein Non-Tournament-Match ist, lasse ich jetzt wieder euch freien Spielraum für euch beide. Ja. Ich war gerade ein bisschen abwesend, kannst du mal wiederholen? Davy Richards und Freddy Stahl gegen Axel Dieter Junior und Tobi Blunt. Ach so. Ja, Axel Dieter Junior. Ein sehr, sehr sympathischer Mann, war ja auch bei Wrestling Replay bei uns ja schon im Interview. Und den haben wir ja bei der Triangle bei Tag 3 dann auch noch ganz kurz gesprochen. Und zudem ist er auch noch ein sehr guter Wrestler. Leider ging das Match, wo wir am Samstag alle drei zusammen waren, relativ kurz. Aber waren einige schöne Aktionen trotzdem bei. Und ja, Freddy Stahl hat er jetzt, ich glaube, erst seit Ende 2012, Anfang 2013 so eine enorme Muskelmasse aufgebaut. Vorher war er eher so ein, naja, Leichtgewicht kann man nicht sagen, aber eher ein schmächtiger Typ. Und ja, auch er gefällt mir sehr gut, und Davy Richards, von ihm habe ich noch nicht so viel gesehen, aber was ich gesehen habe, war bisher eigentlich okay, was ich im Internet so gesehen habe von ihm. Und ja, Tobi Blunt, kann ich dir nur zustimmen, ist eigentlich ein sehr guter Wrestler, und dass er jetzt verletzt ist, ist natürlich sehr, sehr schade, und denn ich hätte gerne in naher Zukunft das Match zwischen ihm und Carsten Beck auch mal gesehen. Ja, vier hochqualitative Wrestler, wie ich finde. Davy Richards kennt man ja, Ring of Honor, hat ja auch jetzt ein Tryout-Match bald, glaube ich, bei WWE oder so, oder ist kurz davor, zu WWE zu kommen. Da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das spricht, glaube ich, für ihn. Und er hat ja noch bei Slammania, glaube ich, jetzt noch ein Match gegen Tommy End. Also jeder, der da hinfährt, den kann ich nur beneiden. Tommy End gegen Davy Richards. Also ich glaube, das wird ein Hammer-Match werden. Freddy Stahl habe ich gesehen am Samstag. Und ganz ehrlich, der Typ hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Lenny, der hier bei der Preview dabei war, der hat immer von Freddy Stahl so geschwärmt. Er sei der Kurt Angle Deutschlands. Ich habe von Freddy Stahl ehrlich gesagt noch nie was gehört bis zu dem Samstag. Okay, was heißt nicht gehört? Ich habe schon mal was von ihm gehört. Gesehen habe ich noch nichts von ihm. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ringerisch gefällt er mir ganz gut. Also, sein kompletter Aufbau gefällt mir eigentlich auch sehr gut, und seine Struktur. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Freddy Stahl, also Lenny hat da vielleicht nicht so ganz übertrieben, wie ich finde. Also, ich finde schon, dass Freddy Stahl ein Mann ist, der sogar vielleicht mal irgendwann mal in den ganz großen Ligen eine richtige Rolle spielen könnte. Also ich finde, Freddy Stahl hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, der Typ. Axel Dieter Junior, sehr sympathisch, wie ich finde. Hab ja noch ein Foto mit ihm gemacht, also der Mann gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Und ein Video. Und ein Video, ja. Genau, wo er mir die Hand schüttelt, finde ich auch ganz nett. Carsten Beck-Style. Genau. Ja, und ein Angebot fürs Westside Dojo gemacht, dass ich vielleicht da mal trainieren soll. Naja, mal sehen. Und Tobi Blunt, ja, den habe ich bei der Shotgun gesehen, also bei der Shotgun-Episode gegen halt Dragunov, und das Match fand ich sensationell. Also ich bin generell Dragunov-Fan, aber auch Tobi Blunt hat sich da unglaublich präsentiert, ein super Match abgeliefert. Promo-technisch ist der Mann jetzt leider noch nicht wirklich das Wahre. Also was ich so momentan bei der Shotgun gesehen habe, war in Ordnung, aber noch nicht ganz das Wahre. Aber na gut, der Mann ist jung, der Mann ist, glaube ich, erst gerade noch nicht ganz lange dabei. Also da kann man definitiv noch was dran bauen. Also Tobi Blunt, definitiv ein Mann, der definitiv in der Zukunft, ich denke, eine wichtige Rolle spielen wird. Also tolle vier Protagonisten. Also Leon, ich beneide dich da. Ja, hast du die, das Match war die aber da, nicht gut. Das Match war nicht gut, ja, nee. Aber ja, trotzdem. Also, generell Davy Richards zu sehen. Ja? Also Davy Richards, auch ein großartiger Wrestler. Ja, das also, recht. Ja, also finde ich, also muss ich schon echt sagen, beneide ich dich ein bisschen. Auch wenn das Match nicht gut war, aber trotzdem, Davy Richards live sehen, das kann man ja wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr allzu oft. Zumindest nicht in Deutschland, denke ich. Ja, denke ich auch. Ja, also ich durfte beide dann nochmal am Freitag sehen, denn nach dem Match wurde angekündigt, dass er seinen Flug umgebucht hat, damit er nochmal gegen seinen Partner in diesem Match, sprich gegen Freddy Stahl, wresteln kann. Das Match gab es also am Freitag. Wir machen aber weiter im Rahmen der Triangle League. Dort gab es dann nach der Pause das sechste Match, das zweite im Block C. Hier traf Daisuke Sekimoto, der dann auch die Triangle League später gewinnen konnte, auf unseren lieben Freund und Interviewgast Nummer Uno, Kim Ray. Und Kim Ray hat verloren. Aber das Match war echt gut. Man hätte jetzt damit rechnen können, dass Daisuke hier Kim Ray innerhalb von 2 Minuten platt macht, weil ihr habt ja Daisuke selbst gesehen und Kim Ray war jetzt starker Außenseiter generell im Turnier. Konnte man ja auch dann nachher seinen Punktestand ablesen. Aber das Match ging, glaube ich, etwas knapp über 10 Minuten und das war sogar richtig ausgeglichen. Kim Ray hat hier eine richtig starke Performance abgeliefert. In Gruppe C, zumindest an diesem Abend, klar das beste Match. Also sensationell. Hätte ich nicht mit gerechnet. Am Ende konnte dann Daisuke Sekimoto nach diesem German Suplex mit anschließendem Pinfall gewinnen. Und trotzdem, das Match war richtig gut. Chapeau, Lob an beide Wrestler hier. Ja, danach gab es ein Segment. Two-Fairs und WXW-Gesellschafter Christian Michael Jacobi waren im Ring. Erstmal hat Christian Michael Jacobi im Ring ein bisschen über diese Storyline gesprochen, wo dann halt mehrere Vorkommnisse backstage vorgefallen sind und sich nachher herausgestellt hat, dass Two-Face dafür verantwortlich war, er Jacobi attackiert hat und dann auch die Hälfte des Dojos ordentlich verhauen hat. Da hat sich Jacobi drüber beschwert, hätte dann gesagt, dass Two-Face es nicht verdient hätte, aber eigentlich müsste er ihn feuern, aber er möchte ihn nicht feuern, weil er sehen will, wie dann irgendeiner aus dem Dojo ihn besiegt, zum Beispiel morgen, also am Freitag, Steve Murdoch. Two-Face wird sich doch lieber irgendwelche Sachen in den Arsch schieben lassen, zum Beispiel von Hate. Ja, und das hat Hate gar nicht gefallen. Der ist dann zusammen mit Two-Face aufs Apron gestiegen, Two-Face in den Ring. Und der wollte dann wieder Jacobi verhauen, hat es aber nur angetäuscht und Jacobi ist dann ängstlich aus dem Ring verschwunden. War ein sehr unterhaltendes Segment. Also normalerweise sagt man immer, deutsche Promos gehen gar nicht. Aber bei der WXW gehen die sehr wohl. In der Regel zumindest. Zum Beispiel hier war das der Fall, das war ein super unterhaltendes Segment. Es ist aber auch immer irgendwie anders, wenn du da in der Crowd stehst und dann für irgendeinen Chandis, in diesem Fall war es natürlich für Two-Face. Ich glaube, wenn es einen Jacobi-Chan gibt, möchte ich den mal hören. Ja, also Two-Face und Hate haben wohl eine Allianz geschmiedet, so kann man das sagen. Und ich denke, das ist auch nicht so verkehrt. Also super unterhaltendes Segment. Könnt ihr euch dann auch angucken, solltet ihr euch die DVD holen. Danach ging es weiter mit dem letzten Match aus der Triangle League von Donnerstag. Und zwar für Gruppe A war es Aya Fox, der traf auf Zack Sabre Jr. Und das Match war der absolute Showstealer an Night One der Triangle League. Zack Sabre Jr., ich glaube, der Mattenwrestler schlechthin in Europa. Oder einer der Mattenwrestler schlechthin in Europa, der ja von den Submission Holds kennt er sich ähnlich gut aus wie ein Daniel Bryan. Ja, und Aya Fox, Spot-Wrestler, springt auch gerne mal keine Ahnung wohin. Ihr habt es ja selbst gesehen am Samstag, als er gegen Drew Gulak angetreten ist. Sensationell, was der für Spots bringt. Das hat dann auch diesen perfekten Mix am Donnerstag ausgemacht. Zack Sabre Jr., grandioser Techniker und Mattenwrestler gegen den Spot-Wrestler Aya Fox. Also da war feine technische Aktion und dann halt diese paar Spots von Aya Fox, die Crowd haben heiß laufen lassen. Und dann halt über das Match über wurde gechantet bis zum Gehtnichtmehr. Und am Ende stand dann halt der Showstealer von Night One, den Aya Fox für sich entscheiden konnte. Und dann 3 Punkte eingesackt hat. Also sensationell. Empfehlenswertes Match, wenn ihr die DVD habt. Kann ich nur sagen. Danach gab es den Main Event, ein Non-Tournament-Match. Das heißt, da dürft ihr gleich auch wieder was zu sagen. Es war angekündigt als ein Six-Man-Tag unter CCW Ultra-Violent-Regeln. Es war am Ende ein 8-Man-Tag. Als nämlich Team 1, das bestand bis dato noch aus DJ Hyde, Sascha Kehl und Carsten Beck, im Ring war, Sascha Kehl sich ein Mikrofon geschnappt hat und gesagt hat, wenn das hier schon unter CCW-Regeln stattfindet, dann bringe ich noch jemanden mit. Ja, und das war Aaron Insane. Der kam dann raus mit ein paar Stühlen und einem Candlestick. Ja, dann kam das gegnerische Team heraus. Das bestand bis dato aus Madman Pondo, seiner Schnalle, Crazy Mary Dobson und Hate, für den das Match auch war, denn es war das Hate's Fucking Birthday Party Match. Ja, aber auch hier gab es dann einen Anschlüssling, das war Chris Rush. Macht Sinn, immer bedenkt, die Fehde war Sascha oder ist Sascha Kehl und Aaron Insane gegen Chris Rush, ehemaliges Mitglied der Kehl Holding. Von daher macht das durchaus Sinn, ihn hier mit reinzustecken, wenn man Insane auch reinholt. Ja, also ich sag mal so, man hätte mehr aus den CCW-Regulierungen machen können. Das wundert mich auch nicht, weil die WXW ist nicht mehr die Hardcore-Liga, die sie unter Hate noch war. Von daher, es stehen, sollte es Leute geben, die sehr auf Ultra-Violent Wrestling stehen, dann mögen die vielleicht sehr enttäuscht gewesen sein, dass das jetzt nicht so das blutige Match war. Aber nichtsdestotrotz fand ich das schon eigentlich ganz in Ordnung. Ich meine, es wurden Geldscheine auf Frauenzungen festgetackert, das ist doch auch was Lustiges. Also gut, am Ende gab es dann einen Sieg für das richtige Team, nämlich für das Team, in dem Carsten Beck war, als Sascha Kehl Mary Dobson mit einem Wijak durch mehrere Stühle gekloppt hat. Aber am Ende waren die moralischen Sieger dann doch die Faces, also Hate, Pondo, Dobson und Chris Rush, weil es danach noch ein, ja, Moonsault mit einem Stuhl auf dem Bauch getan von Dobson auf Kehl gab. Also aber wirklich für jeden was dabei und Carsten Beck hat gewonnen. Das heißt, ich war für Night One schon sehr glücklich. Und wärt ihr da gewesen, vor allem du, Jan, als Carsten Beck-Fan, zweitgrößter Carsten Beck-Fan, wär's auch sehr zufrieden gewesen, nehme ich an. Ja, also in der Preview haben eigentlich, glaube ich, Lenny und ich glaube auch du auf das gegnerische Team getippt. Klar, Madman Pondo und Mary Dobson, eigentlich zwei Personen, die sich damit auskennen. Und da hat man eigentlich schon drauf getippt, dass das Team von von Bones, von Beck, Kehl und von wer weiß, also DJ Hyde, ne? Richtig? Jo. Ja, genau, richtig. Da hätte man eigentlich schon damit gerechnet, dass Team von Hate und Madman Pondo da gewinnt. Aber es ist tatsächlich anders gekommen. Das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Carsten Beck, kann ich nur zu sagen, großartiger Mann. Ich glaube, ich habe man hier schon öfters betitelt. DJ Hyde gefällt mir übrigens jetzt auch. Ein sehr charismatischer Typ, wie ich finde, auch für sein Alter. Also Wrestling kann er auch noch. Gefällt mir richtig ganz gut. DJ Hyde und Carsten Beck als Tag Team sowieso. Also ich hoffe mal, dass da bald mal ein Tag Team, wenn dann DJ Hyde nochmal öfters hier bei WXW auftritt, dass die vielleicht mal ein Tag Team bilden und dann die WXW Tag Team Titel in Angriff nehmen. Das wäre natürlich sehr, sehr anzusehen, wie ich finde. Also DJ Hyde und Carsten Beck, da steckt auf jeden Fall eine Chemie dahinter. Ja, also zu Carsten Beck braucht man eigentlich, glaube ich, nichts mehr sagen. Klasse der Typ. Muss man nur eine Promo von ihm anschauen und dann ja, ist man eigentlich schon so gut wie vollkommen überzeugt. DJ Hyde auch sehr, sehr unterhaltsam. Zudem, wie Carsten Beck auch, ein sehr guter Wrestler. Und dann noch für sein Alter. Okay, was heißt für sein Alter? Ist jetzt 39, 38, 39, weiß ich nicht. DJ Hyde? Ja. Boah, ich glaube, der ist 36 oder so. Echt? Na gut. Dann hat er sich vom Aussehen aber nicht gut gehalten. Gut. Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, auch amüsant der Kerl in seinen Promos, wenn man allein in Night 3, also am Samstag der Triangle League, einmal auf den DJ Hyde Fuck Counter geschaut hat, der uns ja noch hier im Skype-Chat sehr viel Spaß bereitet hat. Ja, sehr, sehr unterhaltsam. Habe ihn ja auch des Öfteren schon bei CZW-Events, ja, nicht live gesehen, aber die ich mir im Internet angeschaut habe, wie zum Beispiel Tournament of Death dieses Jahr. Und ja, finde ihn sehr, sehr unterhaltsam. Sascha Kehl, ja, seine Promos sind, finde ich, sehr, sehr gut. Und im Ring habe ich ihn jetzt eher selten gesehen in Videos. Ich glaube, ich habe ein Match von ihm gesehen bei Slammania letzten Jahres oder so. Das war schon recht in Ordnung. Viel kann ich sonst zu ihm nicht sagen. Und ja, zum gegnerischen Team, ja, muss man jetzt nicht so viel sagen, denn das gute Team wurde hier schon erwähnt. Und obwohl Madman Mondo war, ist er eigentlich auch kein schlechter, und Chris Rush. Der Jan wird das anders sehen. Also ganz ehrlich, Chris Rush, ich weiß nicht, ich habe noch nichts von ihm im Ring gesehen, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen, soll angeblich ein guter Wrestler sein. Ich lasse mich da nochmal gerne überzeugen, wenn er nochmal live auftritt, aber ganz ehrlich, vom Auftreten her, tut mir leid, finde ich Chris Rush nicht unbedingt charismatisch. Also, Nee, tut mir leid, also ich kann dem echt nichts abgewinnen. Also ich habe mal eine Promo von dem gesehen und sein Auftreten da war, tut mir leid, miserabel. Nee, fand ich nicht gut. Ich habe meine Meinung über Chris Rush ja noch gar nicht gesagt. Ja, aber weil du schon sagtest, der ist gut und Chris Rush, habe ich gedacht. So, und Chris Rush und dann habe ich gepustet. So. Ja. Ja, hast du gedacht. Weiter. Aber über Chris Rush kann ich auch nicht so viel sagen. Das hat Jan jetzt gemacht und da kann ich ihm auch beipflichten. Ich mach einfach mal, weil ich denke, du bist fertig, denke ich. Ja, ich bin fertig. Siehste? Ja, also Chris Rush, ich habe ihn jetzt wrestlen sehen, einmal in diesem Match und einmal in einem Brawl beim Carsten Beck Appreciation Weekend Night 2 gegen Insane und Kehl hat er diesen Brawl gehabt. Aber wrestlen kann er wohl. So, jetzt kommt aber das Problem. In der Independent-Szene, auch im Euro-Wrestling, können das die meisten. Wenn nicht sogar alle. Das heißt, wenn du nur wrestlen kannst, bist du noch nichts Besonderes. Dann brauchst du auch so das Charisma eines Carsten Beck, sag ich mal. Ja, oder das Charisma von keine Ahnung wen. Ja, aber Chris Rush liegt deutlich über den Gebrüdern Schild, das möchte ich jetzt auch mal so sagen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt, na gut, er ist vielleicht, also er ist, sein Look geht ja noch in Ordnung, aber wenn er dann das Mikrofon bei Shotgun in der Hand hält, dann ist das vorbei. Und das ist halt das Problem. Heutzutage bei so einer Euroliga wie bei WXW, die ja eben das Format Shotgun hat, das heißt, du bist zwangsläufig dazu gezwungen, mal eine Promo zu halten, wenn du auch mal wirklich ein Match mit Inhalt haben willst bei der WXW, dann sollte man da schon ein bisschen mehr drauf haben. Und das ist bei Chris Rush aktuell nicht der Fall. Man kann ja noch sein, dass da mal irgendwann so eine Rhetoriklehre bei ihm kommt oder keine Ahnung was, aber da ist doch ein deutlich Luft nach oben und ich denke, das ist auch das, was Jan meint. Ja, also das habe ich genauso gemeint. Also vielleicht ist da ja noch Luft nach oben. Ich meine, der Mann ist ja noch jung, ne? Also ich denke mal, so alt ist er noch nicht. Vielleicht kann man da noch mal was rausreißen, aber zum momentanen Zeitpunkt kann ich nur sagen, Chris Rush vom Charakter her nichts. Ja, kann man so stehen lassen und das war's dann mit dem Donnerstag. Das heißt, wir steigen ein in den Freitag. Der war von den Zuschauerzahlen der zweitschlechteste Tag mit 242. Und hier gibt es nicht so viele Non-Tournament-Matches, zu denen man was sagen könnte. Also zwei sind's, aber da sind eigentlich dieselben Teilnehmer wie beim letzten. Deswegen gehen wir das jetzt hier. Ach doch, noch eins ist. Ah gut, wir machen einfach mal. Das Opening-Match war ein Match aus Block B. Yuko Miyamoto war also zwischenzeitlich angekommen in Deutschland und hat direkt den Opener bestritten gegen Jonathan Gresham. Den durfte er auch besiegen. Ja, und Yuko Miyamoto, also ehrlich gesagt, nach den drei Tagen, an denen man ihn jetzt sehen konnte, weiß ich immer noch nicht, wie ich ihn einordnen soll. Also, er scheint ein guter Wrestler zu sein. Ja, aber keine Ahnung. Das war's vielleicht auch schon. Bin ich mal gespannt, wenn man ihn sehen könnte, wovon man ausgehen kann, im Januar bei der Big Japan Show in Deutschland, vor dem Event Back to the Roots wird das stattfinden am selben Tag, dann wird er sicherlich nochmal dabei sein, dann werde ich mal versuchen, mir noch ein stärkeres Bild von ihm zu machen. Mal schauen, Miyamoto. Aber als Wrestler geht er auf jeden Fall in Ordnung. Das zweite Match war dann das erste Match aus dieser Storyline, die ich gerade erläutert habe, mit Two-Face, Jacobi und dem Rest des Westside Dojos. Hier traf dann Steve Murdoch auf Two-Face, durfte sein Debütmatch geben. Und das ging auch nicht sehr lange, 2 Minuten ging das, dann hatte Two-Face die Lariat gezeigt, konnte das Match beenden und hat danach trotzdem noch den Piledriver gegen Steve Murdoch gezeigt und sagte danach ins Mikrofon in Richtung Jacobi, dass dies halt das Schicksal ist, wenn man ein Kind, also Steve Murdoch in diesem Fall, mit Männern in den Ring stellt. Ja, und danach zeigte er diesen Straightjacket-Piledriver und Steve Murdoch musste aus der Halle getragen werden und das war natürlich... Ach, das war ein Grund, warum so ziemlich die Hälfte der Halle, sag ich mal, für Two-Face gechantet hat. Ich mit eingeschlossen und ja, Two-Face gegen Steve Murdoch, also hier hat Two-Face sich durchsetzen können. Keine große Überraschung, trotzdem geniale Storyline. Und wenn wir schon mal eine Storyline haben, würde ich sagen, Stage is yours. Ja, die ganze Geschichte mit Two-Face und halt Jacobi und der Westside Dojo. Was soll ich dazu sagen? Einer der besten laufenden Fehlen momentan. Dass Two-Face da wirklich die Leute verarscht hat mit seinem Retirement, das ist ja mal wohl, ich sag mal so, wie soll man das ausdrücken, in Worten, das ist so schwer gerade. Es ist es ist richtig gut, finde ich. Also es hypt die Sache ein bisschen an, finde ich. Und Two-Face ist generell so ein Mann, den ich sehr, sehr viel abkaufen kann. Also der Mann ist von den Promotechnischen her, was ich so bei Shotgun gesehen habe, sehr, sehr gut. Auch natürlich das vom Kraftwerk, was, glaube ich, der Herr Leon vorhin schon angedeutet hat. Also die Versicherung. Also das ist Two-Face wirklich ein großartiger Mann, wie ich finde. Und wrestlerisch habe ich leider Gottes noch nichts von ihm gesehen. Das werde ich aber in nächster Zeit mal ein bisschen übers Internet nachholen, wenn ich da mal finden sollte. Weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal zur WXW gehe und ob dann auch Two-Face dabei ist. Das muss ich mal schauen. Aber mir gefällt der Mann und ich bin mal gespannt. Ja, vom Wrestlerischen her, glaube ich, war das jetzt nichts gegen Steve Murdoch. Kann ich mir vorstellen, wenn es nur 2 Minuten war. Und Murdoch klassisches Squash-Match. Wie gesagt, kann man nicht so viel dazu sagen. Aber wie gesagt, die Fehde ist gut. Ich bin mal gespannt, wie das weitergehen wird. Ob sich dann Jacoby jetzt einen Bodyguard für sich selber holt, dass der dann Two-Face abfertigen soll. Aber natürlich ein Bodyguard, der wrestlen kann, ne? Nicht sowas wie Big Brother Steve oder der nicht wrestlen kann. Nee, es tut mir leid, aber Big Brother Steve kann nicht wrestlen. Das ist, steht mal fest. Aber mal nicht den Teufel an der Wand und verbringe mit WXW in Verbindung. Nachher haben wir den. Ja. Nee, aber ich meine nur so, weil, ne, Big Brother Steve, der sieht ja schon so ein bisschen aus wie so ein Bodyguard. Aber dann halt auch jemand, der halt Jacoby verteidigt gegen Two-Face oder sowas. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das irgendwann so endet, dass Two-Face halt erstmal das ganze Westside-Dojo auseinander nimmt und dann irgendwann jemand kommt und Two-Face die Stirn bietet. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das so kommen könnte. Also Storyline für eine Indie-Liga finde ich gut und Two-Face generell ein guter Mann. Also bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Ja, da stimme ich dem Jan vollkommen zu. Two-Face, generell seine Promos sind sehr ordentlich und in den wenigen Matches, die ich von ihm mal gesehen habe, finde ich, war jetzt auch nicht wirklich was Schlechtes dabei. Ich finde seine harte Gangart im Ring finde ich gut und passt natürlich auch zu ihm, zu seinen Promos und die Fehde ist ja allein schon gut, weil der Jacoby mal sein Fett wegkriegt da und davon hat er einiges. Und ja, ich finde es sehr unterhaltsam, auch gut, dass man da den Dojo mit einbezieht und ich bin gespannt, wie es in dieser Storyline weitergeht und hoffe, dass man sie auch nochmal schön am 30. November beim 13th Anniversary Tour Finale in Oberhausen weiterführt. Da hat man nämlich, weil Kleisi ist dort anwesend, wollte jetzt noch sagen, das habe ich im Ansatz gehört, habe ich ihn wieder rüde unterbrochen natürlich, das macht man nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Genau. Also jetzt greife ich mal vorweg, am Sonntag gab es dann ein Match, auch im Rahmen dieser Storyline, hat Two-Face Robert Schill abgefertigt. War nicht so schön. Zum Glück. Er hat aber länger gebraucht als gegen Steve Murdoch. Dann ist er auf Jess Gillett eingegangen, den er ja schon mal, als das rauskam, attackiert hat mit dem Piledriver am Ende. Ach ja, stimmt. Der ja in Japan ist, momentan, oder war, ich weiß nicht, ob er schon zurück ist, offiziell gebuckt und nicht einfach so im Rahmen irgendeines Crossovers. Der war wirklich gewollt, also Erfolg in Richtung Übersee für Jess Gillett. Und da hat Two-Face sich drüber beschwert, denn Two-Face hat sich über Jahre hinweg den Arsch aufgerissen, hat gekämpft um einen Spot im 16 Karat. Dann steht er irgendwann mal im Opener des 16 Karat und freut sich am, dann kommt Jess Gillett daher aus diesem Westside Dojo und kriegt direkt ein Debütmatch beim 16 Karat. Das hat Two-Face überhaupt nicht gepasst und dann hat er einen Kampf gefordert gegen Jess Gillett beim gerade von Kleisi angesprochenen Tourfinale der 13th Anniversary Tour in Oberhausen am 30.11. Das hat er auch bekommen. Und das vorweggegriffene Finale eigentlich dieser Storyline, denn Jess Gillett ist, so kann man das sagen, das Gesicht des Westside Dojos momentan. Also zumindest von denen, die schon in den Main-Shows sind. Wobei Main-Shows relativ ist, ne? Feiner Indie-Liga. Also, ich denke, ich hatte eigentlich gedacht, man zögert das noch hinaus und lässt Two-Face ein paar Leute aus dem Dojo noch squashen. Hat mich ein bisschen gewundert, aber ich finde das gut, dass das Match jetzt schon so früh kommt. Denn ich denke nicht, dass das schon das Ende dieser Storyline ist. So, daher bin ich gespannt, wie man das regelt. Und du sicherlich auch gleich, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, auf jeden Fall. Und so hat man, wenn man jetzt schon das Match gegen Jess Gillett hat, hat man auf jeden Fall nicht die Gefahr, dass das schnell langweilig wird in dieser Fehde. Und ich glaube aber auch nicht, dass man das allzu lange dann fortführt noch, so dass es dann in einem geregelten und ordentlichen Rahmen dann auch zu Ende gehen wird. Und ich bin überzeugt, dass es auch ein sehr, sehr schönes Ende geben wird. Da gehen wir einfach mal von aus und machen weiter im Freitagsprogramm. Dann das dritte Match war das Debütmatch von Bones im Rahmen des Turniers. Und er trat gegen Robert Reiske an. Und er konnte Robert Reiske auch besiegen. Nach einem schönen Coast-to-Coast-Dropkick war es schön ansehnlich. Das ganze Match war auch sehr gut. Hatte ich ja gerade schon mal gesagt, Reiske ist ein guter Big Man und Bones sowieso Best in Europe, wie wir in der Preview festgestellt haben. Also, Match war auch auf jeden Fall gut, aber das ist ja noch nicht mal das was Besonderes. Das, also Durchschnitt nicht, aber gut, aber das Gut ist halt schon wieder fast Durchschnitt. Ne? Also ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will und deswegen mal einfach mal weiter mit einem Non-Tournament-Match, was auch ich gerade schon mal angesprochen habe. Wurde nämlich am Donnerstag festgelegt, Davey Richards traf auf Freddy Stahl und konnte den auch besiegen. Ja, zwar im Ankle-Lock. Zwischenzeitlich hat er auch mal den STF, wie man ja in Insiderkreisen sagt, angesetzt und das führte zu Cena Sucks Rufen im Publikum. Fand ich auch sehr schön. Und dann hat Davey Richards die You Can See Me Geste gemacht. War sehr lustig auf jeden Fall. Und das Match war auch sehr gut. War auch anfangs sehr lahm. Habe ich auch gedacht, das wird genauso ein doofer Fight wie das Tag Team Match. Aber dann ging das Match los. War dann auch ein richtig starker Fight zwischen Richards und Stahl. Also zwei klasse Wrestler, wie sich dann am Freitag nochmal endgültig herausgestellt hat. Bei Freddy Stahl wusste ich das schon mal. Davey Richards habe ich ihn noch nicht live gesehen. Also sensationeller Fight. Und ja, deswegen, also Jan hat mich schon mal im Take-Match beneidet. Jetzt darfst du mich wirklich beneiden, denn das Match war sehr schön. Super Ding. Ja. Davey Richards hat leider gewonnen, weil ich war für Freddy Stahl. Aber gut, Richards hat dann nach dem Match Stahl zu seinem fantastischen Fight gratuliert, ist dann gegangen, aber dann kam ein neuer rein, nämlich DJ Hyde, und er hat Freddy Stahl attackiert und danach noch eine Promo gehalten, in der er ihm ja angegriffen hat, verbal. Was glaubt er denn, wer er sei? Der Spot, der gehört DJ Hyde. DJ Hyde sei einer der besten Wrestler Backstage bei WXW, wird aber unterschätzt und verarscht und nicht, er wird unter Wert verkauft. Und es wird schon lange, wann hat er das letzte Titelmatch bei WXW gehabt? Es wird Zeit, dass er mal wieder ein Titelmatch bekommt. Das waren so seine Hauptaussagen. Und dem nicht genug, gibt es nach DJ Hydes Meinung auch noch ein paar weitere Leute Backstage, die genau derselben Backstage-Politik zum Opfer fallen wie Hyde selbst. Zum Beispiel gibt es Backstage einen Mann, mit dem also DJ Hyde als Team noch unbesiegt ist und der auch schon längst wieder mal ein Titelmatch verdient hätte und alle Fans sollten ihn doch eigentlich lieben, nämlich Carsten Beck. Und das war mein Markout des Abends am Freitag. Der kam dann raus. Leider das einzige Mal an diesen vier Tagen, dass man Carsten Becks Theme-Song hören konnte. Von daher habt ihr wohl Pech gehabt, dass ihr da nicht da wart. Aber ich schon und nicht diese wunderschönen Klänge von Careless Whisper hören durfte. Carsten Beck war da im Ring mit DJ Hyde. Aber dem nicht genug. Gab es noch einen Mann, der nach Ansicht von DJ Hyde überhaupt nicht so respektiert wird, wie es eigentlich sein sollte. Denn auch er ist aktuell als WXW-Wrestler noch ungeschlagen und dem nicht genug auch noch WXW-Shotgun-Champion, nämlich Ilja Dragunov. Dann standen die drei im Ring und DJ Hyde wollte eine Herausforderung. Er wollte einen John Moxley und dann wollte er noch einen El Generico und dann hat er beide in den Dreck gezogen, hat Masada noch in den Dreck gezogen und noch einen, aber der Name ist mir gerade entfallen. Ja, und dann kam eine Herausforderung, eine echte, nämlich die Gebrüder Schild. Und im Positiven noch Axel Dieter Junior. Und dann gab es einen Six-Man-Tag zwischen den sechs Leuten. Und das war auch ganz klares Comedy-Match, denn im Rahmen des Matches verwandelten sich die drei, also Hyde, Beck und Dragunov, zu den noch vorher thematisierten El Generico. Die hatten nämlich alle drei dann so eine El Generico-Maske auf. Und das war das, der Face-Turn für Hyde, Beck und Dragunov. Es kam zu Ole, Ole, Ole, Ole, Chants in Publikum. Es war wirklich ein richtiger Feel-Good-Moment. Vor allem, als dann Carsten Beck mit seiner Maske rechts neben mir stand. War sehr schön. Ja, und nachher waren die Masken auf einmal weg und das ganze Publikum war schockiert. Was? Das ist nicht LJ Melkor im Dreierpack, das sind DJ Hyde, Carsten Beck und Dragon. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Ja, und dann waren alle Leute natürlich enttäuscht, mal abgesehen von mir. Als es dann den Lariat von DJ Hyde an Robert Schild gab und die drei Heels sich durchsetzen konnten. Also es war wirklich ein absoluter Comedy-Klassiker. Super lustig. Und Carsten Beck hat zu dem Zeitpunkt sein zweites Match bestritten und sein zweites Match gewonnen. Und das ist natürlich auch super. Und von daher würde ich sagen, möchtet ihr dazu was sagen? Naja, wir haben ja über die, ich glaube, über alle Protagonisten schon gesprochen, außer Ilja Dragunov, aber zu dem kommen wir gleich, wenn wir über den Samstag sprechen, zu Genüge. Das ist richtig. Lese ich mir auch so an. Gut, dann machen wir weiter. Sechstes Match war wieder eins im Triangle, nämlich für Block C, dort hat Daisuke Sekimoto gegen Drake Younger gewonnen. Das Match war soweit auch solide. Das siebte Match war dann auch für Block C. Big Van Walter gegen Kim Ray. War heiß erwartet worden nach dem zweiten Abend des Carsten Beck Appreciation Weekend. Als nämlich Kim Ray dann diese Promo gehalten hat und Big Van Walter angegriffen hat, verbal, weil er dann, also Kim Ray, den Spot von Tommy End eingenommen hat. Einfach so, ohne so ein dämliches Six-Man-Tag. Da gab es ja dieses Quali-Match, dass dann das Team von Walter, Bones und Dreiser gewonnen hat, ohne so ein dämliches Six-Man-Tag bestreiten zu müssen. Dieses Match war also sehr heiß erwartet und am Ende gab es keine Überraschung, weil Big Van Walter gewonnen hat und das Match war auch in Ordnung, war auch grundsolide bis gut. Das achte Match war Zack Sabre Jr. gegen Drew Gulak. Das war 3 Sekunden vor Ablauf des Zeitlimits vorbei, als nämlich Zack Sabre Jr. den sogenannten Brookside Closing Hold zeigen konnte. Und das war dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Closing Hold, denn dann war das Match geschlossen und Zack selber hatte gewonnen. Also, das war wirklich das mattenbasierteste Match, das ich je gesehen habe. Ich glaube, in den ersten 15 Minuten gab es überhaupt keine Aktion, die nicht irgendwas mit der Matte zu tun hatte oder auf der Matte stattgefunden hat. Das ist sensationell, aber trotzdem, das Match hatte sich zwischenzeitlich dieses This is Wrestling Fan Chance wirklich redlich verdient. Gutes Match auf jeden Fall und ebenso gut war an sich auch das 9. Match des Abends für Gruppe B, nämlich Bad Bones konnte hier Yuko Miyamoto besiegen. Ja, war auch gut. Brauche ich eigentlich auch nicht viel zu sagen. Wenn ihr mir das nicht abkauft, dass alles hier so gut war und man nicht viel dazu sagen muss, ja, kauft euch halt die DVD. Kann ich nur zum 3. oder 4. Mal sagen und dann komme ich zum Main Event vom Freitag, bevor wir dann wirklich diskutieren können über den Samstag. Nämlich war es ein Match aus Gruppe A, Ricochet gegen Air Fox. Und Ricochet hat gewonnen. Und meine Herren, also so ein High-Flying-Spot-Match habe ich bisher noch nie gesehen. Es war einfach unfassbar geil zu sehen, wie die da, also ich glaube, die können auch vom 50-Meter-Turm springen. Also das machen die noch. Richtige Spot-Wrestler, aber richtig gute Spot-Wrestler zum Glück. Sensationelles Match, ganz klar. Das Match des Freitagabends. Also auch ein Grund mehr, um sich die DVD zu kaufen, denn das Match, das ist wirklich, also sehenswert ist da glaube ich noch gar kein Ausdruck für. Und dann kam der Samstag, für manche Leute eine erschwerte Anreise, wie sich zeigen sollte, weil nämlich es zu mehreren technischen Fehlerkomponenten kam und dazu noch, dass der geplante Wegweiser leider nicht aus Oberhausen kam, sondern aus Bottrop und deswegen leider keine gute Anreisebeschreibung geben konnte dann. Ich spreche natürlich vom Jan. Ja, er wird sich sicherlich freuen, jetzt, wo ich das hier so erzähle. Oh ja. Also, er hat es am Ende doch noch geschafft. Kleise und ich standen dann aber schon in der Halle. Dann kam da dieser 2,70 Meter Riese. Das ist ein bisschen untertrieben. Ja, ich wollte jetzt nicht so auf die Tour hauen hier. Ja, ne, in die Halle marschiert. Hat noch fast die Decke abgerissen. Ja, was soll man machen, ne? Das ist ja, richtig. Ja, und dann kam er zu uns. Wir haben direkt alle Catchphrases von Carsten Beck rausgehauen, bis es losging. War sicherlich sehr lustig. Ja, Kleisi hat sich sicherlich auch gefreut. Ich glaube, der ist gerade nicht da. Nee, aufs Toilette. Ach so. Das macht man nicht. Ja, ich hatte eine Frau, also mitten im Podcast. Also unverschämt. Ja, jedenfalls, Samstag war der meistbesuch. Das ist Tag mit 291 Zuschauern, 3 mehr als am Donnerstag. Das heißt, das ist euer Mitverdienst, meine Damen und Herren. Habt ihr gut gemacht. Ja, wir steigen einfach mal ein in die Matches des Samstages. Da gab es im Opening Contest ein Match zwischen Drew Gulak und Air Fox. Und weil ich jetzt hier schon alle Matches analysiert habe, dürft ihr das jetzt mal machen. Ja, Drew Gulak gegen Air Fox. Ich fand, es war mein allererstes Indie-Wrestling-Match. Also ich fand es, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr gut. Drew Gulak, zu dem Mann, ich weiß nicht, was ich zu dem sagen soll, er scheint ein guter In-Ring-Wrestler zu sein. Allerdings nicht so gut, finde ich. Also er ist so ein, ich von der Skala von 0 bis 10 würde ich sagen 6. Also er kann zwar was, aber er hat mich nicht so richtig überzeugt da. Aber hingegen sein Gegner, Air Fox, der hat richtig was rausgehauen. Also ich habe den eher mehr als so als Statist in dieser Gruppe eingestellt. Also er würde auf jeden Fall schon was rausreißen, aber halt nicht so viel. Aber das hat sich dann doch nochmal geändert bei mir. Denn ich finde, Air Fox ist ein richtig guter Wrestler. Also der Mann ist ein richtig guter Highflyer. Der Mann kann richtig gute Moves sellen. Der Mann ist eigentlich perfekt für dieses Wrestling-Business. Der gefällt mir richtig gut. In den Worten von Triple H, best for business. Air Fox, ganz klar. Der war, und ich hätte mir auch auf jeden Fall gewünscht, dass er dieses Match gewinnt. Hat er dann, glaube ich, nicht getan. Nee, Drew Gulak hat ihn dann doch noch am Ende besiegt. Aber dennoch war das, finde ich, ein sehr, sehr durchwachsenes Match. Hat zum keinen Zeitpunkt geschwächelt. Also Gulak und Air Fox auf jeden Fall zwei, wo die Chemie gepasst hat. Ja, und Kleisi ist wieder da, hat sich die Karten bestellt für das 13th Anniversary und gleich mit für das Duo Big Japan Pro Wrestling in Germany und Back mit E to the Roots. Nee, leider jetzt nur für die Abendshow. Back to the Roots. Willst du dir denn noch eine für die Japan-Show bestellen, oder? Ich bin am Überlegen. Mal gucken, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Bis Januar wirst du wohl noch was zusammenkratzen können. Ja, also Kleisi, du warst nicht da, das haben wir auch thematisiert. Das ist richtig. Es geht aktuell um den Opener des Samstages und das war, vielleicht weißt du es noch. Gulak gegen Air Fox. Ne? Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall, also erstmal Air Fox, ein klasse Wrestler. Wenn man ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall ganz schnell in YouTube mal einige Ausschnitte seiner Matches sehen. Unglaublicher Techniker. Drew Gulak habe ich das erste Mal bei CZW Tournament of Death dieses Jahr gesehen. Und eigentlich fand ich ihn noch nicht so... wurde nicht viel gezeigt von ihm. Ich dachte eher, das ist so ein Spaßcharakter. So wurde er zumindest dargestellt. Aber ich muss sagen, Drew Gulak ist auf jeden Fall ein mehr als ordentlicher Wrestler. Und ich glaube nicht zu Unrecht... CZW Heavyweight Champion oder wie der Titel heißt, den er ja glaube ich von Masada gewonnen hat. Und ja, Air Fox als sein Gegner war dann auch alles andere als eine schlechte Mischung und somit entstand schon mal ein sehr, sehr guter Opener, wo dann einige gute Aktionen entstanden sind, wie zum Beispiel dieser Cutter von Air Fox gegen Drew Gulak, wo Air Fox gegen die Ringecke, glaube ich, gesprungen ist und dann den Cutter zeigte. Und das war schon phänomenal, dieser Move. Und ja, das Match war dann schon sehr ansehnlich und ein super Opener. Ja, kann ich mich nur anschließen. Und das Schöne ist, beim Samstag halte ich mich mal, es sei denn, es geht um irgendwelche besonderen Matches, zurück, weil ich ja hier zwei andere habe, die das für mich machen und ich mache es dann wieder am Sonntag. Aber ihr habt das schon treffend auf den Punkt gebracht, denke ich. Und ich hoffe mal, das macht ihr auch bei dem zweiten Match. Das war aus Block B. Hier traf Robert Dreisker auf Miyamoto und Robert Dreisker hat auch gewonnen. Ja, ich muss sagen, von allen Matches das etwas schlechtere, aber es war auch gut, fand ich. Also es gab eigentlich kein Match an dem Abend, was mich nicht überzeugt hat. Und was kann ich zu den beiden Protagonisten sagen? Robert Dreisker ist definitiv ein Mann, glaube ich, noch in der Entwicklung. Also er ist nicht schlecht. Also der ist, glaube ich, erst seit 4 Jahren oder so, Wrestler 2009 angefangen. Und dass er wirklich so gut ist, für einen Big Man in dieser kurzen Zeit. Also finde ich schon mal nicht schlecht, hat auf jeden Fall was rausgerissen. Sein Gegner Miyamoto, ich sag mal so, der hat, glaube ich, nur einmal Pops bekommen, als er Zicke-Zacke geschrien hat. Das fand ich allerdings lustig. Das hat er aber an jedem Tag gemacht. Deswegen, ja. Das war auch das Einzige, was er gemacht hat. Crowd Interaction ist sonst, also... Ja, Cheap Pops, aber vom Allerfeinsten. Ja, aber es war auf jeden Fall lustig und man hat gerne mitgemacht. Also gut wrestlen kann er auch. Also hat mich auf jeden Fall auch sehr gut überzeugt. Und Match, wie gesagt, von allen das etwas schlechtere, dennoch hat es mich auch nicht enttäuscht. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Also war ganz gut. Ich denke mal aus 30er, um das nochmal kurz zu sagen, kann man noch was machen. Wie gesagt, Entwicklungsphase, der ist kurzer Zeit dabei, ist jetzt im Tag Team mit Big Van Walter, da wird er, denke ich, noch einiges gelernt bekommen. Das tut ihm, denke ich, auch sehr, sehr gut, dass er momentan auch die Tag-Team-Titel hält. Ich denke mal, aus 30er kann doch was werden, wenn man daran arbeitet. Ja, also ich fand jetzt so nach ein paar Tagen nach dem Event, muss ich sagen, das Match war in Ordnung, mehr aber auch nicht. Miyamoto kannte ich bis dato überhaupt nicht. War die Leistung, die er gezeigt hat, war okay. Dreisker hat ebenfalls eine ordentliche Leistung dann gebracht und ja, aber es war jetzt so eins, vielleicht so das einzigste Match, wo ich eigentlich überhaupt nicht mitgegangen bin, weil Miyamoto kann ich wie gesagt nicht und Dreisker, von dem bin ich auch noch nicht zu 100% überzeugt aber ich lasse mich gerne zu einem späteren Zeitpunkt eines Besseren belehren. Also für mich war dieses Match, glaube ich, weiß jetzt die anderen Matches nicht alle noch auswendig, aber ich glaube, das war das eventuell in Klammern schlechteste Match des Abends. Ja, kann man sicherlich so sagen, würde ich mich auch anschließen, aber das soll jetzt nicht heißen, dass das Match schlecht war. Das war nicht schlecht, aber es war halt der im Abend das nicht das Unguteste, sagen wir es halt so. Also es war nicht das Lowlight, überhaupt nicht, aber es war halt deutlich Luft nach oben, sagen wir es mal so. Das dritte Match war dann, und da bin ich sehr gespannt jetzt auf eure Äußerungen, nämlich es war ein Six-Man, ein Tag Team Three-Way Dance, heißt es ja korrekt. Sumerian Death Squad, Tommy Lind und Michael Dante trafen auf Freddy Stahl und Axel Dieter und auf DJ Hyde und Carsten Beck. Jan, da bin ich jetzt ganz gespannt, wie du das analysierst. Oh ja, also als Carsten Beck rausgekommen ist, da habe ich mich gefreut, weil es war ja bis zum bis zum Samstag eigentlich nicht klar, ob Carsten Beck wirklich ein Match hat für den Abend. Das hat mich so ein bisschen schon den ganzen Tag bis hin besorgt, ob wirklich Carsten Beck doch noch kommt. Und er ist tatsächlich gekommen. Ich habe mich riesig gefreut, Carsten Beck live zu sehen. Das Beste, wo ich mich wirklich schlapp lachen musste kurz, wo ein Fan hinten geschrien hat, Carsten! Und er ihm dann Luftkuss noch zugeschickt hat. Also das fand ich wirklich mal wieder sensationell geworkt von Carsten Beck. Also wie gesagt, der Mann muss wieder an die Spitze der WXW, wenn er nicht schon dort ist und nur belogen, betrogen benutzt wurde. Aber der Mann ist sensationell, wie gesagt. Und das Match, das ging ganz kurz. Also es kam mir auf jeden Fall ganz kurz vor. Also ich habe eigentlich mehr außerhalb des Rings und nicht im Ring gesehen. Weil es ist auf einmal so schnell gegangen, dass die Death Squad da gewonnen hat. Glaube ich war es, ne? Tommy End und Dante haben gewonnen. Jo. Genau, also das war ein bisschen dann überraschend. Ja, was kann ich noch zu den anderen sagen? DJ Hyde habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Also er und Carsten harmonieren eigentlich perfekt. Also aus den beiden kann man, wenn DJ Hyde öfters mal bei WXW vorbeiguckt, ein Tag Team draus machen, wenn man möchte. Submarine Death Squad, seit Jahren erfolgreich. Gefällt mir auch richtig gut, das Tag Team. Tommy End sowieso ein sensationeller Worker am Mic und im Ring ist er sensationell, hält verdient den World Title. Michael Dante ist auch ein guter Wrestler. Promotechnisch habe ich nur einmal was von ihm gesehen, fand ich auch nicht unbedingt schlecht. Also beide sind da wirklich sehr überragend und das zeigt ihm auch, also sensationell. Und Freddy Stahl und Axel Dieter Junior, The Mac ist ja momentan verletzt, deswegen hat man hier Stahl, glaube ich, erstmal nach seiner Verletzung da reingesteckt. Ja, kann man machen. Also fand ich jetzt, ich habe von der Chemie her von den beiden, wie gesagt, hat man nichts gesehen, weil alles so durcheinander gegangen ist, aber war ganz in Ordnung. Wie gesagt, Axel Dieter Junior, ein sehr sympathischer Kerl und auch ein guter Wrestler, genauso wie Freddy Stahl. Also aus dem kann man definitiv auch noch was ganz Großes machen. Also das Match, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. War in Ordnung, wie gesagt, mehr außerhalb des Rings gesehen. Und outside the ring. Ja, outside the ring, jetzt können wir es anbringen. Also, war ganz in Ordnung. Ja, ich das Match startete ja mit einer sehr, sehr genialen Promo von Tommy End und Michael Dante, obwohl Michael Dante war ja da eigentlich überhaupt nicht beteiligt bei dieser Promo. Tommy End, super Leistungen gezeigt am Mike, kennt man ja aus seiner aus seinen Promos bei Shotgun. Und dann Carsten Beck und DJ Hyde als Take Team live. Ja, gibt nicht viel Schöneres. Auf jeden Fall sehr, sehr geil wäre das schon mal so gewesen als normales Take Team Match. Und dann noch, ja, kam der tolle Theme Nordisch by Nature von Hot and Spicy. Und Axel Dieter Junior kam zusammen mit Freddy Stahl rein. Ist ja auch eine interessantere Mischung. Muss ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht öfters haben. Und so entstand ein, zumindest von Namen her, schon mal ein sehr, sehr ordentliches, ein sehr, sehr ordentlicher Tag Team Three-Way Dance. Und das Match fand zu, ich sag mal jetzt, 85% außerhalb des Rings statt, also outside the ring. Und man musste die ganze Zeit nur links und rechts gucken, wo sind sie jetzt, was machen sie jetzt. Und ich glaube, die einzigen, die aktiv im Ring waren, waren dann mal Axel Dieter Junior und Tommy End. Also Tommy End hat ja dann einige Aktionen zusammen mit Michael Dante gegen Axel Dieter Junior gezeigt, womit danach auch das Match endete. Axel Dieter Junior auch einige super Aktionen dann noch im Ring gezeigt, musste aber überwiegend einstecken und ja, Carsten Beck und DJ Hyde leider nicht in-ring-technisch in diesem Match beteiligt, sagen wir es mal so, aber ja, immerhin DJ Hyde hat man dann nachher in einem weiteren Match nochmal mehr als deutlich im Ring gesehen und dieser Tag Team Three-Way Dance war dann, auch wenn es jetzt kaum im Ring stattfand, schon sehr ordentlich. Ja, absolut, kann ich euch auch nur zustimmen und brauche ich nichts hinzufügen. Was ich aber jetzt hier an der Stelle mal sagen möchte, ist, man merkt, die Sympathien in Hinrichtung Carsten Beck, die sind nicht nur bei mir jetzt so und das heißt, sie kommen auch bei mir nicht unzurecht. Also Carsten Beck ist jemand, der nicht nur einen wie mich mitreißt. Also das ist eigentlich die positivste Entwicklung, die ich für mich nach dem Samstag gezogen habe. Nee, Spaß beiseite. Was jetzt hier niemand von euch erwähnt hat, ist, dass danach Freddy Stahl kam und ein Match forderte gegen DJ Hyde aufgrund der Attacke, die er da einen Abend zuvor gegen Freddy Stahl getätigt hat. Ich hab's ja angedeutet. Also, ja, hast du gemacht, dann bringe ich das jetzt voll durch. Und DJ Hyde, der wollte das erst nicht, aber dann hat er es doch gesagt, aber nur unter seinen Regeln, CCW-Rules, und so kam dann nun folgendes Match zustande, nämlich ein Match unter CCW-Regeln. Der Freddy Stahl besiegt DJ Hyde. Ja, ich glaube, ich habe ja während des Matches irgendwas zu dir gesagt, irgendwas mit Deathmatch oder sowas, dass da die am Abend mal was sowas bringen sollen. Ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall das Match Freddy Stahl gegen DJ Hyde hat mir schon sehr gut gefallen und das Ende war dann auch nochmal ein kleiner Schocker, als dann diese Powerbomb von Freddy Stahl gegen DJ Hyde durch den Tisch kam, der ja genau vor uns aufgebaut war. War ein gutes Match. Ja, wollte gerade reden. für Freddy Stahl, denke ich mal, war der Sieg sehr wichtig. Also wie gesagt, der Mann ist kurz davor, groß rauszukommen. War jetzt eine lange Zeit verletzt. Das hat natürlich seiner Karriere so ein bisschen noch das Bein in den Weg gestellt. Aber jetzt konnte man ihn wieder richtig gut reinbringen. Vor allem nach der Ansage, dass er noch ein Match gegen Hyde wollte. Das fand ich mal richtig stark. Also sensationell. Das Match war richtig gut aus meiner Sicht. Ein sehr, sehr starkes Match unter CZW-Regeln. Und das tatsächlich Freddy Stahl den Besitzer von CZW besiegen konnte, fand ich überragend. Und das Matchende war auch Wahnsinn gemacht. Also Freddy Stahl, wie gesagt, der Mann kann noch ganz groß rauskommen. Und ich denke mal, das wird er auf jeden Fall. Also ich bin ein großer Freddy Stahl Believer geworden. Ja, das ist, denke ich, nicht so verkehrt. Kann ich von mir an sich auch behaupten. Freddy Stahl, sehr guter Mann. Und ich denke, der wird zweifelsohne seinen Weg gehen in Richtung, ja, vielleicht sogar Amerika. Ich meine, der Junge ist erst 22 und das ist jetzt schon nicht schlecht. Und ich denke, da ist noch Luft nach oben. Und mal gucken, was da noch so rauskommt. Wir kommen zum fünften Match des Abends, nämlich Zack Sabre Jr. besiegt Ricochet. Ja, das Match war ja wohl sensationell, auch von der Stimmung her. Ich glaube, Sabre. Ja, also das hatte alles, Ringerisch hat es, boah, das war sensationell, das war ein Leckerbissen. Also an alle, die noch nicht Indie-Wrestling gesehen haben oder sowas, macht es mal. Ricochet, Zack Sabre Jr., oh, zwei sensationelle Wrestler. Und dann noch diese Stimmung, die die beiden da auf die Bühne gebracht haben, die ganzen Fans mit den Chants, was der Kleisi auch hier gerade gesungen hat. Also es war sensationell, also Hut ab, also richtig gut über die Show gebracht. Das ist wirklich Wrestling vom Allerfeinsten. Das ist Wrestling und Entertainment in einem. Dafür kann die WWE sich mal einen abschneiden, wirklich. Also zwei gute Wrestler, die dann auch noch so Stimmung herbringen. Also faszinierend war ich davon. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Ricochet und Zack Sabre Jr., Wahnsinns-Wrestler, unglaublich. Also auch von den beiden bin ich jetzt ein großer Fan. Klasse, also mehr, sensationell. Ja, also Zack Sabre Junior ist ja schon ein klasse Wrestler, auch was man dann am Samstag nochmal gesehen hat. Aber was Ricochet dann nochmal aufs Parkett gelegt hat und dann in der Mischung in diesem Match, das war unglaublich, ich fand nach dem Main Event, fand ich, das war das zweitbeste Match des Abends. Und ja, ich war unglaublich fasziniert von dem Match, auch wie Jan schon gesagt hat, von der Stimmung in der Halle während dieses Match komplett, die den Zack Sabre Jr. Chant und dann die Ricochet Chants. Unglaublich geil und ja, ich würde da schon einen ordentlichen Preis nochmal für zahlen, wenn ich dieses Match nochmal auf einer Card sehen würde. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, das kann ich von mir auch behaupten und bleib meiner Weise treu, dass ich mich beim Samstag zurückhalte, weil ihr das hier für mich super macht bis jetzt. Und somit machen wir doch mal direkt weiter. Sechstes Match, WXW Shotgun Titel Match. Ihr Dragunov besiegt Carnage via Disqualifikation aufgrund einer kontroversen Entscheidung von Markus Weiß. Ja. Was super Match. Was für eine Promo hier. Ja, Carnage hat mir bis zu Shotgun 122 überhaupt noch nie was gesagt. Also der Mann war mir völlig unbekannt bis zu dem Zeitpunkt. Dann hat mir Leon gesagt, ich soll mir mal die Shotgun-Promo ansehen von dem. Ich war erstmal ein bisschen geschockt. Vor allem die Art, wie er diese Promo gehalten hat, fand ich erstmal ein bisschen, ja, skurril, fand ich. Also es war noch, habe ich noch nie so vorher gesehen. Vor allem wie er da, wie gesagt, wie er da geworkt hat, ne? Was für eine Promo oder wie heißt der Russe da? Das war sensationell gemacht und dann habe ich ihn live gesehen. Erstmal der Entrance war schon mal sehr, sehr beeindruckend, da was er da als Entrance-Kleidung anhatte. Hab mich auf jeden Fall schon mal sehr groß, hab ich schon mal einen größeren Eindruck von ihm bekommen und dann die Promo. Ja, wow. Also ich bin wirklich geschockt und einige sagen da, dass es ein bisschen in die Richtung des Rechtsradikalen geht, ne? Aber stimmt überhaupt nicht, finde ich gar nicht. Also hat ja auch Carnage auf Facebook nochmal ausdrücklich gesagt, dass er das nicht, dass er hier nicht auf die Seite der Rechtsradikalen ist, sondern eher hier, dass es halt seinem Gimmick entsprechen soll und das ist kein Nazi-Gimmick. Finde ich ganz gut. Carnage, klasse Typ, gut wrestlerisch, ja, auch in Ordnung. Fand ich ganz gut, das Match gegen Dragunov, aber es. Ich glaube, das Match hat mehr von den Chants gelebt und wie Carnage die Fans da aufgemutet hat, da ständig hier für ihn zu chanten, fand ich sehr, sehr gut. Dabei sind einige hängen geblieben, wie zum Beispiel auf die Fresse, das ist immer noch in meinem Kopf. Oder hau die Schlampe um, damit ist natürlich die Begleitung von Ilja Dragunov gemeint, Lana Kalashnikova, die dann tatsächlich auch noch einen Shop abbekommen hat und ja, dann Disqualifikation hat dann hier Carnage verloren. ist, denke ich, ganz gut für die Storyline gewesen. Und ich glaube, auch nach dem Sonntag, und da wird der Leon, glaube ich, noch gleich dazu kommen, yep, kann ich mir vorstellen, dass es da nochmal irgendwas in Richtung von Carnage geben wird, in Richtung Ilja Dragunov. Gibt es ja auch, aber da mache ich am Sonntag zu. Das heißt, ja. Kleisi, was am 30.11. stattfindet, lösen wir es am Sonntag auf. Okay, das machen wir. Ja, also, Shotgun-Titelmatch. Ilja Dragunov ist ja schon ein, ja, sehr charismatischer Typ, wenn man seine Promos auf Russisch sieht, in den Shotgun-Promos mit Svetlana Kalashnikova. Zusammen mit Svetlana Kalashnikova, die, gegen die ich ja vor der Show auf dem Parkplatz fast gelaufen bin, ja, und sie nicht erkannt habe, muss ich dabei sagen. Ja, und dann kommt noch so einer wie Carnage daher, den kann ich jetzt geringfügig durch seine Zeit mit Bad Bones. Aber was er da für eine Promo abgeliefert hat, also Halleluja. Und ich sag, ich weiß noch bei dem Wort Reich, wie der Leon ausgeflippt ist, direkt mal. Das kann man auch wunderschön bei der aktuellen Shotgun-Ausgabe noch sagen. Das ist eigentlich schon, da soll mal, das ist ja schon fast problematisch. Das, ja, auf jeden Fall. Also, wer mich noch nie gesehen hat, der wird mich erkennen. Ja, und ja, am grünen T-Shirt. Zu Recht. Auf jeden Fall die gesamte Promo, einsame Spitze, Weltklasse, und ich glaube nicht, dass es solche geilen Promos oft im deutschen Wrestling-Bereich gibt. Ich glaube, in so einer Liga wie der NEW überhaupt nicht. Aber in der WXW kann man sich das natürlich vorstellen, dass es das mal öfters gibt. Aber Carnage, das war schon ein Spitzenniveau, was er da in seiner Promo abgeliefert hat. Und ja, das Match war dann auch, fand ich sehr, sehr gut. Die harte Gangart von Carnage und dann noch Ilja Dragunov. Und dann Svetlana Kalashnikova, die dann öfters, sich dann öfters auch mal passend in das Match eingemischt hat. Und dann war es halt mit einer Disqualifikation zu Ende, nachdem Carnage ja Svetlana Kalashnikova aus Versehen ja vom Apron gehauen hat und Ringrichter Markus Weiß da das Match beendet hat. Und dann hat sich ja Carnage Markus Weiß gepackt, und ich glaube, wir haben sogar mit den auf die Fresse Chants gestartet. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher, ob wir das waren. Das könnte sein, ja. Auf jeden Fall hat er in unsere Richtung geguckt und beim Red gespuckt, aber das hat er des Öfteren gemacht. Ja, soweit kam es dann leider nicht. Kam dann Tassilo Jung und die japanische Ringrichterin, die immer... Yuki Lee. Ja, Gesundheit. Die immer einen sehr kontroversen Pinfall gezählt hat in ihren Matches, nämlich 1-2, und dann ist er erstmal hochgesprungen und ja, wie man es aus den älteren WWE Playstation-Spielen kennt, ja, kennt man das ja auch, 1-2 und dann erstmal eine lange Pause. Ja, sah schon dumm aus, aber Leon hat mich ja vorgewarnt, dass es bei ihr so üblich ist. Ja, aber zu Markus Weiß, ja, der wird vermutlich auf die Fresse kriegen im November. Jetzt hast du es doch... Nein, ich hab jetzt nicht verraten, was es da geben wird, ne? Ach so, ja, das so. Aber mit deiner Aussage hast du sicherlich recht. Und ja, gerade jetzt ist es natürlich nochmal sehr, sehr positiv und interessant, dass wir Markus Weiß, den Ringrichter, am kommenden Mittwoch in einem Interview bei Wrestling Replay zu Gast haben werden und unter anderem dann auch nochmal über die Geschichte beim Shotgun-Titel-Match bei der Triangle League sprechen werden. Und ich glaube, nicht nur ich freue mich da auf das Gespräch mit Markus Weiß. Sehe ich das richtig, Leon? Ja, Markus Weiß wird sich sicherlich auch sehr freuen. Nee, es ist richtig, ist richtig. Nee, die Meinung teile ich. Also ich bin sehr gespannt. Jetzt auch mal unabhängig von der Geschichte mit Carnage, wie denn ein Ringrichter, also ein Referee, so ein Interview macht. Na gut, machen wir weiter, also zweifelsohne kann ich euch bei dem Match zu eurer Meinung nur zustimmen, zur Stimmung im Match und natürlich auch zu der Promo, aber da brauche ich nicht zustimmen. Dann braucht ihr euch nur Shotgun angucken, dann seht ihr, wie sehr ich da zugestimmt habe, also vom Allerfeinsten ist das da, also das ist Entertainment, das ist mitgehen, meine Damen und Herren. Machen wir weiter mit dem siebten Match, die beiden Nuller bis dahin aus Block C trafen aufeinander und einer war danach nicht mal der Nuller, nämlich Drake Younger, der nämlich gegen Kim Ray gewonnen. Ja. Yes. Drake Younger, guter Wrestler, hab vorher noch nicht so viel von ihm gesehen. Deathmatch Wrestling halt interessiert mich halt nicht so wirklich. Hat er jetzt ja aufgehört, aber wrestlerisch ist er ein ganz guter Kerl. Hat mir ganz gut gefallen. Kim Ray, ja, der hat natürlich keine guten Reaktionen bekommen. Ist ja auch klar, was er in den letzten Wochen von Shotgun immer von sich abgegeben hat. Aber ich glaube auch vorher war Kim Ray noch nicht so wirklich beliebt. Aber anscheinend ist er es jetzt noch weniger. Und das hat man auch nach dem Match gehört, wo die Fans geschrien haben, 0 Punkte. Ja, Kim Ray, keine Ahnung, was mit dem jetzt passieren wird. Der muss jetzt wahrscheinlich nochmal von 0 nochmal anfangen, weil das, was er hier bei der Triangle League abgeleistet hat, das war ja wahrscheinlich nicht so wirklich das wahre 0 Punkte. Muss er vielleicht nochmal ein bisschen mehr daran arbeiten. Und ich weiß nicht, wie man ihn ja jetzt einbauen will. Kein Plan, aber... Also... Kim Ray war ja der Außenseiter, ne? Ja. Von daher ist das, glaube ich, nicht so dramatisch. Ja. Und er hat ja dann am Sonntag auch direkt gewonnen wieder. Ja, stimmt. Gegen Axel Dieter Junior, das heißt, man könnte jetzt sagen, outside the ring over Wrestling Replay von den Interviewgästen her, ne? Aber auf solche Spekulationen lassen wir uns natürlich nicht ein. Gibt's doch einen Zwei-Fronten-Krieg hier. Zwei-Fronten-Krieg, bitte. Achso, nee. Jetzt. Ja, ja, aber es hat jetzt Zwei-Fronten-Krieg passt da besser. Ja, richtig. Wir müssen. Nein, ist egal. Auch zum Schatten der Gesellschaft. Was für ein Reich. Ja, gut, dann denke ich mal, kann man das so stehen lassen mit Kim Ray. Und zu Drake Younger kann ich nur sagen, klasse Wrestler. Finde ich ganz gut. Ja. Ich darf meine Sympathien zu Drake Younger natürlich nicht zu weit rauslassen. Ich muss ja ein bisschen neutral hier bleiben. Und somit meine neutrale Meinung zu Drake Younger. Einfach ein phänomenaler Wrestler. Unglaublich geil. Und ja, Mann, habe ich mich gefreut, als der reinkam. Und ja, sein Gegner Kim Ray ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Und ich glaube, wenn man bei Block C zur Triangle League ein Match von, ja, die Matches von Drake Younger betrachtet, habe ich, glaube ich, genau den richtigen Tag ausgewählt, um ein gutes Drake Younger Match zu sehen. Denn ich glaube, vom Gegner her war das am passendsten vielleicht. Auf jeden Fall hat mir das Match sehr gut gefallen. Bin auch mitgegangen bei dem Match, wie viele andere auch. Und ja, kurzzeitig saß ja nach einem Sieg von Kim Ray aus, nach seinem Finisher. Ich weiß gar nicht, wie der Finisher heißt. Ja. Jet Kick. Genau. Da hast du ja, glaube ich, als der durchging, hast du ja, glaube ich, auch noch zu mir gesagt, scheiße, der gewinnt das bestimmt auch noch. Jo. War dann Gott sei Dank nicht so. Und dann kam halt, ja, ich glaube, bei Mainstream-Fans ist der Finisher von Drake Younger als Gringo-Killer noch bekannt. Und von TNA-Wrestler, ex-TNA-Wrestler Homicide. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Match. Und wenigstens ist Drake Younger im Gegensatz zu Kim Ray nicht ohne Punkte aus der Triangle League rausgegangen. Ja, und er hat sogar am Sonntag noch das TLC-Match gewonnen. Also das haben erfolgreiche Samstag und Sonntag. Wohingegen für Kim Ray nur der Sonntag erfolgreich war, aber dazu kommen wir natürlich noch. Was machen wir da mit dem 8. Match? Jonathan Gresham besiegt Bad Bones und gewinnt somit Gruppe B. Ja, das war auch ein sehr, sehr unterhaltsames und interessantes Match. Ich glaube, ihr beide wart ja auf der Seite von Gresham, aber du hast ja eben auch schon gesagt, dass du nach dem ersten Tag schon zum Gresham-Fan wurdest. Jo. Ich war auf der anderen Seite, nämlich von Bad Bones, John Klinger und Best in Europe. Und hab ihn des Öfteren mal angefeuert hier, dass er mal gewinnen soll. Ja, der Arsch hat da nicht auf mich gehört. Aber nichtsdestotrotz, Jonathan Gresham kenne ich, habe ich auch schon öfters mal gesehen. Und ist ein super Wrestler und ich finde schon, das Match war dann insgesamt ja auch mehr als ordentlich. Und Jonathan Gresham hat sich, denke ich, dann auch mal verdient, wenn man der Meinung von Leon vertrauen kann, was ich denke, aus den ersten zwei Tagen der Triangle. Und ich weiß ja noch, die Schlüsselszene des Matches war ja, als sich beide Wrestler immer wieder nacheinander mit dem Back Suplex da abgefertigt haben, immer wieder nacheinander. Ich glaube, das war ja in diesem Match, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ja. Jo, das waren German Suplexes, um mich mal wie ein Klugscheißer rauszuhängen lassen. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Szene in diesem Match und ja, Jonathan Gresham hat dann also gewonnen und, nee, Quatsch, war doch. Doch, der hat gewonnen. Und war ja dann punktgleich mit Bad Bones und durch den direkten Vergleich hat er und ja, war in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Ich war ja eigentlich dafür, dass ich lautstark Dixie Carter chante, aber... Und Hogan. Ist, Hogan habe ich auch. Genau. Wollten wir laut chanten, aber leider ist das nicht so durchgedrungen, weil die beiden Namen anscheinend nicht so beliebt sind im Centrum, was ich allerdings auch verstehe. Sicherlich zu Recht. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich es auch verstehen kann. Aber nur um Bones ein bisschen zu verarschen, wollte ich das machen, aber na gut, ist auch vielleicht besser so gewesen. Das Match war ganz gut. Fand ich, also auch diese German Suplex Serie, die beiden da sich abgeliefert haben, also Jonathan Gresham und der Herr Bad Bones haben das sehr, sehr gut abgeliefert. Also von Bad Bones kann man ja halten, was man will, dass man seine Promos vielleicht manchmal ein bisschen so, ne, wie heißt das hier nochmal, kritisieren kann. Aber wrestlerisch kann er auf jeden Fall was, das, also ich finde ihn sehr, sehr gut im Ring. Und ja, die schöne Shooting Star Press, die dann Jonathan Gresham noch abgeliefert hat, wusste gar nicht, dass er da sowas kann. Also von seinem Körperbau her habe ich eher gedacht, dass er nicht sowas drauf hat, aber er hat es gezeigt. Fand ich ganz gut, auch Jonathan Gresham, guter Wrestler, ist ja der ehemalige Trainer von, oder hat glaube ich, nee, nicht Trainer, Mentor. Aber er hat Mentor von Axel Dieter Jr. Nee, nee, von Jay Skillett. Von Jay, ah ja, ich, mein Gott, die sehen alle für mich gleich aus. Das ist das Problem. Aber nee, fand ich ganz gut, also... Der ist auch gerade mal 26 oder 27, also das ist, der Mann ist noch, der ist noch richtig jung, also der kann eigentlich noch viel reißen in seiner Karriere, also bin gespannt, hoffentlich bekommt er nochmal seine Chance auch in den Staaten, also mich hat er auf jeden Fall überzeugt. Ja, sicherlich zu Recht. Ich weiß noch den Post von Jacobi nach dem Triangle-Wochenende, der hat dann Jonathan Gresham als einen, ich glaube, der 5 besten Indie-Wrestler überhaupt bezeichnet und meine, die Meinung eines Promoters muss jetzt nicht unbedingt immer falsch sein, also ich habe jetzt noch nicht jeden Indie-Wrestler gesehen, aber es könnte stimmen, aber gut. Das Main-Event von Samstag. Big Fun Walter gegen Daisuke Sekimoto. Geht's ins Time Limit Draw, dann soll's den Münzwurf geben, der die Entscheidung in Gruppe C geben soll. Aber Sekimoto schnappt die Münze, wirft sie weg und es geht in die Overtime. Und da kann Daisuke Sekimoto zum Unmut von uns dreien, denn wir haben alle für Walter gechannelt und waren da, ich glaube, eine von 8, die für Walter gechannelt haben. Alle anderen waren für Sekimoto. Ja, deswegen waren wir 8 sehr enttäuscht. Das ist, naja. Na gut, sehr enttäuscht nicht, aber... Ja. Also ein wenig enttäuscht natürlich, dass Walter nicht gewonnen hat und somit die WXW dann nochmal gebührend vertreten hat im Finale. Aber mein Gott, was soll's. Ich glaube, also wie ist den Reaktionen nach und in dem Match zuzutrauen war, waren wenigstens alle unserer Meinung, dass dieses Match awesome wie sonst was war. Also es war schon ein richtig geiles Match. Ich meine, das sind zwei Schwergewichte, wo man, wenn man sie das erste Mal sieht, vielleicht nicht direkt zutraut, dass sie in der Mischung so einen grandiosen Wrestling-Kampf dahin aus Parkett liefern können. Aber das war mal ein unglaublich geiles Match und wir sind ja zum Ende hin richtig mitgegangen, bei jedem Submission-Hold, bei jeder Aktion und ja, unglaublich geiler Main-Event und ein gebührender Abschluss eines geilen Wrestling-Tages im Centre-Ville. Und ja, einziges, was mich gestört hat, am Anfang zumindest, war, dass man überhaupt für die für so ein Triangle-Ding dann Münzwurf als Entscheidung nimmt. Aber so wie man das dann gelöst hat, dass Daisuke Sekimoto die Münze abfängt und ein Overtime stattfindet, hat man das schon super gelöst und so hat man dann auch nochmal 2-3 klasse Minuten zum Abschluss dieses Matches gesehen. Ja, also neben Ricochet gegen Zack Sabre Jr. und Gresham und Bones fand ich das ja eigentlich das mit drittbeste Match an dem Abend, also kann man gleichstellen, wie ich finde. Also sensationell, Big Fun Walter endlich mal live zu sehen, da habe ich lange hin drauf gefiebert, weil ich kenne den mittlerweile schon seit einem Jahr oder so. Lenny hat mir damals nämlich ein Match geschickt über YouTube zwischen Big Van Walter und El Generico. Das fand ich sehr, sehr stark. Und da wurde ich, habe ich mir auch gleich gedacht, der Walter ist ein richtig guter Wrestler. Hoffentlich sehe ich den mal irgendwann live. Und das war letzte Woche der Fall. Und der Mann ist ja wirklich mal grandios. Also den mal live zu sehen, das war endlich mal, es war eine Bereicherung für mich. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genauso wie Daisuke Sekimoto, der ja mir noch so unbekannt war. Allerdings auch ein richtig starker Wrestler war. Also ich halte zwar, japanische Wrestler mögen gut sein, ist klar. Zum Beispiel auch ein Yoshitatsu in der WWE ist ein guter Wrestler, nur halt das Problem ist, sein Charakter ist scheiße und aus dem kann man nie einen Main-Eventer machen. Daisuke Sekimoto ist ein richtig guter Wrestler, finde ich. Also für seine Größe, dass er da auch durch den Ring fliegt, wie er das da gezeigt hat, also diesen Diving Splash, ich dachte wirklich für einen Moment, dass der Ring zusammenbricht, ist aber dennoch nicht so gekommen. Also richtig starkes Match zwischen den beiden und natürlich da, wo er die Münze abgeworfen hat, das war der Moment, wo ich auch wirklich so ein kurzer Moment für Sekimoto war, aber Sekimoto ist schon ein sehr sympathischer Kerl, also so wie ich ihn da im Ring erlebt habe, genialer Mann, finde ich ganz gut und Big Van Walter sowieso, also richtig guter Abschluss für diesen Tag, sei es Sekimoto, Big Van Walter, also definitiv zwei Männer, die tausendmal gegeneinander antreten können und es würde kein Match von dem langweilig werden, es ist genauso wie AJ Styles gegen Christopher Daniels in der TNA, da kannst du auch 10.000 Mal die Beine in den Ring stellen, es wird nie langweilig, also sensationell die beiden. Big Van Walter, Daisuke Sekimoto. Ich hoffe, dass die beiden auch nochmal irgendwann sehr groß rauskommen. Ja, was heißt sehr groß rauskommen? Ich denke, in der Indie-Szene, hier Europa, Japan, ganz klar, Spitze. Ja. Also was meinst du mit groß rauskommen? Meinst ja. Meinst du WWE oder wie? Ja, ich weiß ja nicht. Also würde ich den beiden zwar nicht zumuten wollen, weil wir wissen, was WWE mit manchen Wrestlern anstellt. Aber manchmal kann auch was Gutes rauskommen. Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht mal Amerika. Gut, da hat der Walter, glaube ich, schon mal gewrestelt. Ich weiß zwar nicht, wo, oder? Oder Japan hat auf jeden Fall schon mal gewrestelt. Ja, aber das weiß ich ja. Ja, aber Amerika. Ich sag mal grob Amerika, würde ich mal sagen. Walter, dass er da auch mal sein Können zeigen kann. Weil der ist so lange dabei, der muss doch mal da mal was, kann doch mal da was raushauen. Also ich finde, dass Walter das auf jeden Fall verdient hätte. Ja, in der Lage wäre dazu sicherlich auch. Aber die Frage ist natürlich mal, will er das? Und was ist das für ein Prozess? Weil wenn du ohne Prestige nach Übersee, sprich Amerika, Kanada, na, dann kennt dich niemand und dann musst du bei Null quasi anfangen. Und das ist, ob sich das lohnt, hier die Existenz aufzugeben, das ist ja die Frage, ne? Ja. Gut. Zweifelsohne habt ihr recht. Das Match zwischen Daisuke und Walter war Match of the Evening. Das steht, glaube ich, außer Frage. Und damit muss ich jetzt hier wieder leider die Hauptrolle übernehmen, weil am Sonntag wart ihr ja wieder nicht, ihr wart wieder verschwunden. Wie auch noch ein paar andere Zuschauer, denn Sonntag war der schlecht besuchteste Tag mit sondern 29 Zuschauern. Und wir müssen noch was festhalten hier, ne? Müssen wir das? Ja, dass Carnage bei McDonald's neben uns. Ach stimmt, ja, wir sind dann, wir hatten gewartet noch, weil die beiden wollten noch ein erstes Foto mit Carsten Beck machen, was ich natürlich voll verstehen kann. Ja. Wohingegen ich einen Tag zuvor mein zweites gemacht habe und, er kennt mich wohl. Als ich gefragt habe, ob er eins machen würde, sagt er, hast du nicht schon eins? Also sensationell. Ja, und dann gehen der Clayzy und ich nach McDonald's rein, holen uns da was zu essen. Ja, und dann das natürlich auch. Und eine Apfeltasche für die Mutter von Clayzy. Die ich dann selbst essen durfte. Ach, wollte sie nicht. Das ist auch super. Aber kurioserweise hatte meine Mutter mir 3 Cheeseburger geholt. Ja. An dem Auto. Oh, läuft. Ja, und dann... Dann leider nur kalt. Ja, hätte sie mir vorher mitgenommen. Oh, und dann stehen wir da an dem Warteschalter mit den Nümmerchen. Dann steht er auf einmal rechts der Carnage mit einem aus dem Dojo. Und da. Der hat auch noch so einmal zu uns rüber geguckt, weil er uns mein T-Shirt und deine Verpackung da gesehen hat. Der alte Carnage. So, also mal schauen, wen wir beim nächsten Mal bei McDonald's sehen werden. Ich bin gespannt. So, machen wir also den Sprung zum Sonntag. Zuschauerzahl, wie gesagt, 229. Der Opening Contest, der hätte aber mehr verdient, denn es war ein WXW World Tag Team Championship Match. Die Outsiders trafen auf DJ Hyde und Carsten Beck. Aber leider hat das falsche Team gewonnen. Carsten Beck ist nicht zum zweiten Mal Champion geworden. Tag Team Champion. Ja, die Outsiders haben die Titel verteidigt. Geht, denke ich, in Ordnung, weil DJ Hyde, der ist jetzt nicht in der Lage, zu jeder WXW-Show zu reisen, um dann den Titel zu verteidigen. Und Carsten Beck muss natürlich Single Gold, ist doch klar. So. Super. Main Event Titel. Ganz klar. Von daher geht doch schon. Das ist so wenig. Ja, finde ich allerdings auch. Also kann er nochmal die Titel von Tommy End klauen, genau. Oder? Da schon. Face Turn. Ist verrückt. Bist du verrückt? Nein! Dann kriegst du das Handtuch ab, wenn er gegen ihn chantest. Und das wollen wir nicht tun. Nee, um Gottes Willen. Ja, also, es war so, dass dann als beide Teams im Ring waren, Hyde wieder eine Promo gehalten hat für den Fuck-Counter. Und der danach aber von Carsten Beck gestohlen wurde. Sehr schöne Aktion, wie ich fand. Ja, dann hat der Carsten den auf 99 gestellt, weil es das Maximum des Counters war. Und dann hat er den Rekord quasi gebrochen. Hat aber auch nichts geholfen, denn die Outsiders konnten Hyde und Beck in einem ganz klar zuordnenden Comedy-Match besiegen. War nichtsdestotrotz lustig. Nette Aktionen drin. Und Carsten Beck ist nach wie vor the best man that ever lived. Da bin ich mir einig mit mir. Ganz klare Geschichte. Ja, keine Überraschung, dass die Titel nicht gewechselt sind, aus dem gerade von mir angeführten Grund. Ja, danach gab es aber ein interessantes Segment, als nämlich der allen bekannte Cash-Prophet Marcel Manga in den Ring kam. Und es gibt wohl Spannung zwischen DJ Hyde und Manga. Und dann kam halt Manga in den Ring und forderte ein Match gegen DJ Hyde, aber nicht heute, sondern am 5. Oktober 2014 im Rahmen der nächsten World Triangle League. Sollte Manga gewinnen, erhält er von DJ Hyde 25.000 amerikanische Dollar. Das Match steht also fest. Und solltet ihr dann auch nächstes Jahr wieder zur Triangle kommen, also wir alle da zusammen, dann werden wir dieses Match sehen, wenn ihr am richtigen Tag kommt. Und das klingt doch bestimmt lustig. Das dürfte was Lustiges geben. Da bin ich immer gespannt. Also plant ihr denn nächstes Jahr nochmal zur Triangle League anzureisen? Also Lust hätte ich auf jeden Fall. Also ich denke mal, vielleicht komme ich vorher noch, weil das 16 Karat kann man sich ja auch nicht unbedingt entgehen lassen. Wie gesagt, größtes Turnier Europa. Und ja, also World Triangle hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich denke mal, Wiederholung ist da auf jeden Fall drin. Vielleicht kriegst du es dann auch mal besser mit der Anreise. Ja, also ich glaube, ich weiß ja jetzt, wo es ist. Ne? Also ich wusste nicht, dass das direkt am Turbinenhallending ist. Mein Vater hat irgendwas im Dings in Navigation und dann ist das irgendwie ist die Navigation abgestürzt. Ah, das war durcheinander. Aber okay, ich weiß jetzt, wo es ist und vielleicht komme ich beim nächsten Mal einfach mit dem Zug. Dann ist das weniger stressiger für meine Eltern und auch weniger stressiger für mich. Siehst du das auch so gleich? Ja, also gut, ich hatte jetzt keinen Stress. Wir haben ja hingefunden. Ja, wir haben Spaß drüber gehabt. Ja. Vom Eingang dann. Ja, vor allem, weil ich ja erstmal am Centre-Ville vorbeigefahren bin. Ja. Aber du hast mich ja dann darauf hingewiesen, als selbstverständlich Meckes Parkplatz dann stand, ja, dass du unser Nummernschild gesehen hast. Und das war dann gut. Und ja, ich werde dann mal schauen, ob ich mich nochmal genüsslich fahren lasse oder mal mit der Bahn anreisen werde. Das wird sich dann zeigen, weil meine Mutter hat noch nicht alles vom Centro in Oberhausen gesehen. Das wollte sie noch nachholen und das würde mir auch sehr gefallen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall bin ich ja im November und auch im Januar da. Deswegen habe ich genug Zeit, mich zu entscheiden. Die Karten sind ja schließlich jetzt seit einer guten halben Stunde auch bestellt. Und das ist auch gut so. Meine Karte zum 13th Anniversary ist übrigens heute eingetrudelt. Sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Machen wir weiter. Zweites Match, Two-Face besiegt Robert Schild via Straightjacket Piledriver. Das Match war ein bisschen länger, ein bisschen ausgeglichener auch als das Match Two-Face gegen Steve Murdoch. Und trotzdem hat Two-Face zu Recht gewonnen. Und dann geht also weiter und ja, die Promo von Two-Face in Richtung Jay Skillet hatte ich ja gerade schon thematisiert. Deswegen hier nochmal der Hinweis. Am 30.11. werden Kleise und ich dann ein Match zwischen Jay Skillet und Two-Face sehen. Und das klingt doch an sich ganz interessant. Kann man also auch easy abhaken. Machen wir weiter. Drittes Match. Die Kehl Holding, Sascha Kehl und Aaron Insane trafen auf Young, Strong and Healthy. Für diejenigen, den dieser Technik-Nummer jetzt nichts sagt, das sind einmal The Schenk, Meher Schenkenberg und der Maxi Schneider, der letztens erst ein WWE-Tryout-Match hatte. Ja, und hier konnte die Kehl Holding gewinnen nach einem V-Jug von Kehl an Meher Schenkenberg. Das Match wurde geleitet von Markus Weiß und darunter, davon hat es auch gelebt, denn hier wurde Markus Weiß dann weiter als schlechter Referee dargestellt. In Richtung der Faces natürlich. Also sehr gute Storyline und das Match war ziemlich belanglos, aber wurde dann von Minute zu Minute besser. Aber da war Luft nach oben auf Dauer. Dann gab es als viertes das von mir gerade thematisierte wollte hier jemand was zu sagen zu den Kontrahenten oder? Nö, das passt schon. Gut. Ja, da der Name Schild gefallen ist, lieber nicht. Nee, das ging ja schon um Scale Holding gegen Young Strong Health. Ach so, Young Strong Health. So, ja, da kann man noch kurz was zu sagen. Also, Maxi Schneider und Michael Schenkenberg, ich finde zwei ganz gute Wrestler, die können was, auf jeden Fall. Nicht ohne Grund ein WWE Tryout bekommen, der Maxi Schneider. Und der Schenkenberg, den habe ich einmal bei NEW gesehen, also in einem Video, und fand ich auch ganz in Ordnung, was er da abgeliefert hat. Also die beiden passen auf jeden Fall gut zusammen. Vom Auftreten her muss, glaube ich, noch was kommen. Also so gut von der Ausstrahlung her sind sie noch nicht, aber da ist, denke ich, noch, kann man noch was definitiv dran arbeiten. Und ihr Keel Holding. Ja, ich finde Sascha Kehl geil. Guter Mann, finde ich. Also von seinen Promos her sensationell. Zauberhaft, glaube ich, kann man dazu am besten sagen. Richtig. Der Sascha Kehl. Ja, wir wollten mir auch mal für ein Interview einladen, ist aber leider beschäftigt. Genau. Ja, leider Gottes. Aber vielleicht ändert sich das nochmal irgendwann, weil Sascha Kehl gefällt mir sehr gut. Leider noch nicht live gesehen. Hoffentlich wird sich das mal bald ändern. Ich denke mal, beim 60 Carat kann man den vielleicht antreffen, wenn er sich nicht vorletzt. Das wäre ganz cool. Und ja, wer war sein Teampartner? Isotov, ne? Kann ich mir vorstellen. Der ist verletzt. Insane, dann ist es Insane, ja. Insane, ja. Ich weiß nicht, was ich dir zu dem sagen soll. Der Bulle von Bad Nauheim. Also verstehe mich nicht falsch, aber ich bin schon fast so ein halber Iron Insane-Fan geworden, weil also für seinen Körper kann er tatsächlich relativ gut wresteln und also es ist unglücklich, wenn er Mick anfasst. Es fällt ihm halt zum Opfer, genau wie Rainer Brüderle, der so aus der Pfalz kommt. Das macht ihn irgendwie so ein bisschen lustig. Ja, ich weiß, ich habe einen Shotgun gesehen. Also immer wenn ich ihn sehe, muss ich ein bisschen schmunzeln. Also ja, insane, guter Wrestler. Mag sein, also ich finde ihn lustig halt. Also ganz in Ordnung. Also das Team Keel Holding finde ich ganz in Ordnung. Isotov momentan verletzt, bin manchmal, wann der wiederkommt, aber ist auch ein ganz guter Wrestler. Also Keel Holding, auf jeden Fall tolles Tag-Team. Mit Sascha Kehl, der ja zauberhaft ist. Ja, kann ich mich anschließen. Also ich finde Kehl Holding fantastisch. Vielleicht sehe ich Aaron Insane ja im Dezember, wenn ich in Bad Nauheim ein Spiel habe. Aaron Insane herzlich eingeladen hier. Und Young, Strong and Healthy, Maxi Schneider, ein großes Talent im Ring und der Schenkeberg hier, der muss sich zwar noch bei mir melden zum neuen Interviewtermin, aber da kenne ich noch einen, der das bei mir machen muss. Auch den finde ich sehr gut im Ring und ja, zwei junge aufstrebende Talente, die ja vielleicht noch ein paar Tryout-Matches in Amerika oder so bekommen werden. Ja, verdient hätten sie sich sicherlich. Mal schauen, was die Zukunft für die bringt. Maxi Schneider, auf jeden Fall schon mal ein Name, der in der WWE auf jeden Fall bekannt sein dürfte. Hat ja auch schon ein Trial-Match gehabt. Mal schauen. Wäre doch mal wieder schön, einen Deutschen in der WWE zu sehen. Antonio Cesaro ist ja schön und gut, aber man braucht auch einen wirklichen Deutschen, denke ich. Viertes Match, das war das von mir gerade schon angesprochene Match. Outside the Ring besiegt Wrestling Replay. Also known as Kim Ray besiegt Axel Dieter Jr. via Jetkick, der diesmal also gereicht hat. Ebenfalls ein sehr belangloses Match, war kein Hintergrund. Aber trotzdem haben Kim Ray und Axel Dieter Jr. ein sehr, sehr solides Match. Also kein Ausfall, überhaupt nicht. Also richtig gutes Match eigentlich. Angemessenes Midcard-Match, sagen wir es mal so. Und ja, möchte Kleisi was zur Wrestling Replay-Schlappe sagen? Nein, das wird sich irgendwann wieder regulieren. Ja, das denke ich auch. Ja, Jan, wir haben triumphiert, ist das nicht was? Ole, ole. Zauberhaft. Just like that. Oh ja, Carsten Beck, bester Mann. Ja, eindeutig. Ja, machen wir weiter. Fünftes Match, das war das TLC-Match. Gegner waren bis dato noch nicht bekannt. Beziehungsweise Teilnehmer, und die Teilnehmer waren Drake Younger und Yuko Miyamoto. Und wenn man jetzt den Hintergrund von den beiden kennt, Drake Younger, ehemaliger Deathmatch-Wrestler, und Yuki Miyamoto bestreitet zeitweise immer noch mal das eine oder andere Deathmatch, dann hätte man auch wissen können, dass hier einige ordentliche Spots mit Tischen oder Leitern geliefert werden, und das war auch so. Die haben wir ordentlich abgeliefert an Spots, und das Schöne war, es gab sogar richtige Tische, und nicht solche Platten mit Ständern, die man dahin, sondern richtige Tische. Also, sowas habe ich noch nie erlebt, eben bei der WXW. Hat mich schon froh gemacht. Also das TLC-Match war unglaublich gut, unglaublich mitreißend, sehr stimmungsvoll und halt eben Spot gefüllt, sehr geil. Also TLC-Match, ich hätte es euch gegönnt, dass ihr es gesehen habt. Also holt euch die DVD. Also sehr sehenswertes Match, und ja, Drake Younger und Miyamoto hatten wir schon thematisiert. Also machen wir weiter. Sechstes Match nach der Pause war dann ein Fatal 4-Way-Match um den WXW-Shotgun-Gürtel. Hier trafen aufeinander, erstmal war Dragon auf dem Ring, dann hat er gewartet auf den Gegner, dann kam erst Emil Sitochi raus, hat sich mal selbst ins Match gebuckt, wie man es sonst nochmal TNA macht, aber im Gegensatz zur TNA war das hier gut gemacht, weil Emil Sitochi noch eine richtig gute Promo abgeliefert hat. Dann kam Bad Bones raus, hat er selber gemacht mit einer ordentlichen Promo. Dann sollte das Match als Triangle-Match starten, aber dann kam Carnage heraus, der dann natürlich noch die offene Rechnung hatte. So wurde aus diesem Triangle-Match ein Fatal 4-Way-Match. Ja, und was für eins das Match. Man wusste irgendwie nie genau, wo man sich teilweise drauf konzentrieren sollte, weil es war ähnlich wie bei diesem 3-Attack-Match zuvor am Samstag, dass das Match doch das ein oder andere Mal eher draußen stattgefunden hat. Und dann wusste man natürlich nicht, oh, wo soll ich jetzt hingucken? Aber nichtsdestotrotz hat man noch alles Wichtige mitgekriegt. Zum Beispiel dann gegen Ende des Matches hat Sitochi Bad Bones einen Piledriver auf das Zuschauerpodest zur Linken von uns verpasst. Und Bad Bones wurde dann von den Dojo-Leuten aus der Halle begleitet. Ist aber nur ein Work gewesen oder keine Ahnung was. Weil heute hat er entweder schon bestritten oder wird er noch bestreiten bei der GWP ein Last Man Standing Match gegen Absolut Andy um den GWP-World-Titel. Klingt nach einer netten Paarung eigentlich. Aber gut. Also, Fatal 4-Way-Match konnte dann Carnage gewinnen, allerdings via Disqualification, als Svetlana Kalashnikova ihm ein Low-Blow verpasste. Ja, und demzufolge hielt Carnage danach eine weitere Promo im schon uns bekannten Stile des Vortages. Ja, und zwar forderte er, und das bekam er dann auch zugesichert, ein Stahlkäfig-Match am 30.11. gegen Dragunov und Heel. Das heißt, Gleis und ich, wir werden das sehen. Und wird Carnage tatsächlich gewinnen, dann bekommt er nicht nur den Titel, sondern auch noch 5 Minuten mit Markus Weiß im Käfig. Und holy shit, holy genau, shit. Ich denke, das ist auch etwas, was am Mittwoch dann im Interview mit Markus Weiß thematisiert wird. Nicht wahr? Vollkommen richtig. Ja. Also, einen aus diesem Fatal 4-Way-Match, das sehr gut war, wie ich schon mal gesagt hatte, haben wir noch nicht thematisiert, und das ist Untamable Emil Sitochi. Klasse Typ. Geile Promos und auch im Ring ein sehr, sehr guter Mann. Er kommt bei den Promos immer so gelassen rüber, wie ich finde. Bis auf der einen Promo da, wo er gegen Bones geshootet hat. Richtig energisch. Aber sonst eigentlich so ein Typ, der richtig, ich will es mal so in der heutigen Jugendsprache aussprechen, der so richtig chillig rüberkommt. Ja, also der finde ich richtig in Ordnung. Also der Mann ist auch gut im Ring. Also und Sitochi, ja, klasse Typ, kann ich auch nur dazu sagen. Ja, sehe ich auch so. Und dann weiter geht's im Programm. Siebtes Match war ein CCW World Heavyweight Titel Match, was derjenige, der es bekommen hat, nämlich Freddy Stahl, sich verdient hat mit einem Sieg über DJ Hyde. Also, das kam jetzt auch ziemlich aus der Luft gegriffen rüber, so war es auch. Am Ende gab's Überraschung im Publikum, als Freddy Stahl auf einmal das Match gewonnen hat. Und keiner wusste das wirklich einzuordnen, aber dann sich schnell wurde die Entscheidung zurückgenommen, weil nämlich Drew Gulak das Fuß auf dem Seil hatte der Ringrichter Tassilo Jung erst nicht gesehen. Oder dann doch, keine Ahnung, auf jeden Fall gab's dann einen Restart. Und dann hat Drew Gulak den Titel verteidigt. Und das Match war auch ziemlich gut. Freddy Stahl hat auch an diesem Tag wieder bewiesen, dass er großes Potenzial aufweist und wie ich es gerade schon mal sagte, er wird seinen Weg, wo auch immer er mit seinem Weg hingehen möchte, er wird ihn gehen. Auf kurz oder lang, und das ist auch richtig so. Ja, das achte Match war dann, ich mache einfach mal weiter, weil wir die schon mal hatten alle hier. Das war ein Match zwischen dem Samoa und Death Squad, Tommy Hand und Michael Dante. Die durften gegen Ricochet und Air Fox gewinnen. Und das Match war echt stark. Also der Death Squad hat bewiesen, dass es eines der besten Tag Teams in der Euroszene ist, denke ich, kann man so sagen. Ja, Ricochet und Air Fox in der gewohnten Manier Spots abgeliefert vom Allerfeinsten. Und am Ende stand ein sehr, sehr gutes, unterhaltsames Tag Team Match, was natürlich die Death Squad gewinnen konnte. Aber dämlich genug kam danach Big Van Walter hinaus und forderte aufgrund der Arroganz von Tommy End, der seitdem er der WXW Unified World Wrestling Champion ist, forderte Walter ein Match gegen Tommy End, weil Walter hat diese Promotion auf seinen Schultern aufgebaut. Dann kommt Tommy End daher und macht das alles wieder kaputt, so war die Aussagen von Walter. Ja, aber Tommy End wollte ihm das Match nicht geben und forderte stattdessen einen Shot auf die WXW World Tag Team Titel, die ja von Walter und Dreisker gehalten wird. Und da kann man gespannt sein, was da noch kommt. Vielleicht sogar am 30.11., wenn der Clazy und ich da uns rumtreiben. Also ein Match zwischen End und Big Van Walter klingt doch an sich ganz interessant, oder? Auf jeden Fall. Also, so Walter, End, zwei großartige Wrestler, da kann man auf jeden Fall was machen. Stimme ich zu. Es wird aber kein Titelmatch für Walter geben. Das habe ich gestern auf Facebook gelesen, deswegen wollte ich jetzt hier die Überbrückung machen und gucken, was hier steht. Ich wusste es nämlich nicht mehr genau, auf jeden Fall. Also bei WXW WrestleMania in Mannheim hat ja Davey Richards, wie Anders vorhin schon mal richtig gesagt hat, ein Titelmatch gegen Tommy End, was er wohl nicht gewinnen wird. Aber man weiß ja nie. Auch El Generico war mal WXW World Heavyweight Champion, World Uniform World Wrestling Champion. Aber ohne Gürtel, weil den hat Carson Beck sich dann zurecht geklaut. Ja, von daher denke ich nicht, dass Davey Richards den Titel gewinnt. Ja, und die nächste Title Shot geht dann an Daisuke Sekimoto, der die World Triangle League gewonnen hat. Gleichzeitig wurde aber bekannt gegeben, dass am 30. November die Sumerian Death Squad in Oberhausen auf die Outsiders treffen wird. Oder vielleicht auch auf Hollandsport. Nee. Und am 16. gibt es, am 16. November oder am 23. November in Fulda gibt es ein Match zwischen Hot and Spicy und dem Sumerian Death Squad. Und sollten Hot and Spicy am 16. November gegen die Outsiders sich die WXW World Tag Team Titel sichern, dann sind die am 23. November gegen den Death Squad on the line. Und also das Ende vom Lied ist, dass Clazy und ich auf jeden Fall am 30. November Death Squad gegen die Outsiders sehen. Ja, läuft. Absolut. Und wollen wir da mal ein bisschen prognostizieren? Was denkt ihr? Gewinnen Hot and Spicy den Titel in Hamburg? Ich finde, die beiden haben es auf jeden Fall verdient. Ne? Ich meine, haben eine großartige Chemie miteinander. Also, und der Split der Outsiders ist ja schon so ein bisschen länger im Fokus. Also ich denke mal, ich tippe mal drauf, dass Hot and Spicy das Ding gewinnen werden. Ja, zum einen ist es ein Heimspiel für die beiden. Zum anderen ist es ein klasse Tag Team Hot and Spicy. Ich würde mich freuen, aber ich bin jetzt nicht überzeugt davon, dass sie die Titel wollen. Ich weiß auch noch nicht so recht. Ich denke aber schon, dass sie es machen werden. Ich meine, ich weiß nicht aus dem Kopf, wie lange die Outsiders den Titel schon haben, aber sehr lange. Genau. Also von daher, ich kann mir vorstellen, dass Hot and Spicy den Titel holen und dann auch gegen den Death Squad verteidigen werden. Hätten sie auf jeden Fall verdient. Super Team. Und der Heimspieler-Aspekt ist auch immer so eine Sache. Wird da sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber entfernen wir uns von Future Predictions und kommen zurück zum Basisthema. Das ist ja die World Triangle League. Und die wurde dann im Main Event des Sonntags ausgekämpft. Im Triangle Match zwischen den drei Gruppensiegern. Hier trafen also Gruppensieger A, Xavier Woods Jr., Gruppensieger B, Jonathan Gresham und Gruppensieger C, Daisuke Sekimoto aufeinander. Und letztgenannter konnte sich auch durchsetzen am Ende in einem umkämpften Triangle-Match, einen sehr guten Triangle-Match. Ich würde sogar sagen, eines der besten Triangle-Matches, was ich bis jetzt gesehen habe. Jetzt nicht so gut wie zum Beispiel Chris Benoit gegen Shawn Michaels und Triple H, aber ähnlich gut. Er wurde ein Main-Event dieser World Triangle League. auf jeden Fall gerecht. Und ja, da ist Sekimoto, hat also die World Triangle League gewonnen und hat dann direkt mit angekündigt, dass es am 18. Januar eine Art Double Shot geben wird. Nämlich wird um 14 Uhr erst ein Big Japan Wrestling Event in Deutschland, auch in Oberhausen, zum ersten Mal in Deutschland abgehalten. Und um 19 Uhr gibt es dann den WXW Jahresstart 2014 mit WXW Back to the Roots 14. Und also Gleisi kommt auf jeden Fall zu Back to the Roots. Haben wir gerade mal kurz angesprochen hier. Und vielleicht schafft das ja auch noch zum Big Japan Event. Da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Also, dort wird es dann wohl auch das Match, was ich hier gerade mal kurz vorgelesen habe, Daisuke gegen Tommy End geben. Kann man von ausgehen. Ist nicht gerade enttäuscht. Das ist wohl wahr, ja. Und am Ende es stehen wir hier am Ende der vier Tage, hat eine Stunde länger gedauert, als wir uns das vorgenommen haben. Aber ist auch kein Problem, denke ich. Ist ja ein gutes Thema. Richtig. Ja, bilanzieren wir doch mal. Fazit also. So gut es euch möglich ist. Ihr könnt da jetzt nur mit den Ergebnissen und mit euren Eindrücken vom Samstag arbeiten, aber ich denke, dass euer... Ja gut, beim Kleisi kann man jetzt sagen, er war schon mal bei WXW, aber das ist auch schon so lange her und da war er ja noch so klein. Sagen wir mal seinen ersten... Ja, 2007. Jung. Sagen wir mal, sein erster mentaler WXW-Besuch als Nicht-Mark und Jans erster WXW-Besuch generell. Was habt ihr für was könnt ihr für eine Bilanz ziehen und wie sehen eure Eindrücke aus? Ja, also ich glaube, es wäre egal gewesen, ob ich hier als 11-jähriger Mark oder als 17-jähriger Smart Mark in die Show gegangen wäre, denn ich war von dem Samstag vollkommen zufrieden, ich war vollkommen geflasht, richtig geile Matches, unterhaltsame Matches und voll und ganz zufrieden, voll und ganz überzeugt und ich kann mir vorstellen, dass man auch, dass vor allem du bei den anderen drei Tagen auch voll und ganz auf deine Kosten gekommen bist. Das stimmt. Jan, wie sehen denn deine Eindrücke aus? Ja, ich habe es ja vorhin schon mehr oder weniger interpretiert, also meine erste Indie-Show und ich bin wahnsinnig geflasht nach dem Abend gewesen, also ich war immer noch sehr, sehr platt nach dem, was ich alles gesehen habe, also dass wirklich so viel Stimmung bei einer Indie-Show hochkommt, haben mir zwar auch schon viele andere Leute gesagt, aber die Sache ist einfach die, vom Sagen her hast du dieses Feeling nicht, du musst wirklich dabei sein und das hatte ich letzte Woche endlich mal, hatte ich das mal zu Gesicht bekommen und es war Wahnsinn. Nicht nur die Matches waren Wahnsinn, sondern auch das Feeling war Wahnsinn, wie die da abgegangen sind, wie wir alle abgegangen sind. Das ist Wahnsinn. Jeder hat seinen eigenen Helden und wenn jeder seinen eigenen Helden sieht, dann flippt man natürlich aus, wie in unserem Fall Carsten Beck zum Beispiel. Wahnsinn, Wahnsinnskulisse. Für so ein paar hundert Leute hätte man wirklich das Gefühl gehabt, dass da wirklich wie bei der WWE so um die 20.000 Leute sitzen. Also das ist unglaublich wahnsinnig. Und ich bin auf jeden Fall dazu bereit, nochmal hinzugehen. Ist ja nicht weit weg. Nur dieses Mal mit der Eisenbahn, bevor ich dann endlich mal nächstes Jahr meinen Führerschein bekomme und dann alleine nach Oberhausen fahren kann. Und dann will ich dich ja regelmäßig sehen. Oh ja, das wird auf jeden Fall dann kommen. Ne, also WXW, definitiv eine tolle Liga und ich bin auf jeden Fall bereit, weiter auf die Veranstaltung hinzugehen. Also hat mir auf jeden Fall wahnsinnig gefallen. Das ist löblich, ja. Was kann ich nach vollen vier Tagen Anwesenheitspflicht für ein Fazit ziehen? Also voller Erfolg. Die World Triangle League wird vielleicht sogar diesmal das nicht, also quasi das, die World, ne, das 16 Karat ablösen als Turnier des Jahres. Das kann ich mir durchaus vorstellen, denn nicht nur ich bin der Meinung, auch mehrere WXW-Offizielle auf Facebook, zum Beispiel Tassio Jung oder Christian Michael Jacobi, sind der Meinung, dass die World Triangle League ein voller Erfolg war und von daher ist die Vorfreude quasi auf 16 Karat und aufs nächstjährige World Triangle League riesengroß. Ich bin wirklich froh, dass ich mit der WXW eine Liga in meiner Nachbarstadt Oberhausen habe, zu der ich dann immer, wenn sie veranstalten, zumindest in Oberhausen momentan, hingehen kann, denn das ist echt, Jan hat es gerade gesagt, stimmungsmäßig bei diesen um die 200 Leute, bis 300, manchmal auch 400 bei Karat, ähnlich oder sogar bessere Stimmung ist als bei einer WXW, WWE House Show. Ich denke, das trifft es auf den Punkt. da gehen halt nur Leute in ihrem Bock aufs Wrestling. Und das spiegelt sich auch in der Stimmung wieder. Und umso schöner ist es, dass wir alle ein Teil davon waren, beziehungsweise sind und wieder sein werden. Und ich denke, das kann man als Fazit für die gesamte Ausgabe, für dieses erste Crossover von Wrestling Replay und Outside the Ring so stehen lassen. Ist zumindest meine Meinung. Dito. Das ist schön. Dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze doch. Ich bedanke mich bei allen Outside the Ring und Wrestling Replay Zuhörern, dass ihr heute zugehört habt. Ich würde sagen, hört auch weiterhin zu bei Wrestling Replay oder bei Outside the Ring, am besten aber bei beiden. Oh ja. Denn man kann ja uns alle drei hier bei beiden Podcasts in der Regel hören. Ist die Regel so, ja. Ja. Von daher, ich weiß nicht, wie das Programm bei beiden aussieht. Ich weiß auch nicht, was wir geplant haben, Jan. Es war mal die Rede davon, dass wir morgen ein Spotlight on machen wollten, aber das können wir auch verschieben auf nächste Woche. Ja, würde ich sagen. Ne? Also, ein bisschen noch viel zu tun. Ja, richtig. Ja. Vielleicht mal wieder eine reguläre Raw Review nächste Woche. Mal schauen. Auf jeden Fall legen wir uns einfach mal fest. Wir machen nächste Woche am Wochenende dann ein Spotlight on, und zwar on Edge. Ja. Bist herzlich eingeladen, Kleisi. Ja. Ich habe Zeit außer Freitag und Sonntag. Ja, da sollten wir Samstag machen, ist Kleisi dabei. Und Wrestling Replay, wie sieht da das Programm aus? Nächste Woche? Für nächste Woche, ja, das Interview mit Markus Weiß natürlich und vielleicht eine Preview schon mal zu Bound for Glory. Ach ja, das ist ja das ist schon mal, ne? Was heißt denn schon mal? Das ist ja schon nächste Woche, ne? Ja. Ja, dann lassen wir das so stehen, hört dann rein, vor allem beim Interview mit Markus Weiß und beim Spotlight on, und soll das einer geben. Dann bei der Preview für Bound for Glory, ich kann mich nochmal bei euch fürs Zuhören bedanken und bei uns dreien, dass wir hier so eine super Arbeit geliefert haben. Ich hoffe, es hat euch unterhalten, und dann würde ich sagen, hören wir uns in dieser Runde spätestens dann beim nächsten Crossover von Outside the Ring und Wrestling Replay. Auf Wiederhören.